Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu dieser Podiumsdiskussion heute Abend und kurz einführen mit einem Hinweis, den Herr Professor Gerhard Schild in einem kürzlich publizierten Aufsatz unterstrichen hat. Herr Schild ist ja auch unter den Anwesenden. Herr Schild weist darauf hin, dass wir zur Deutung unserer aktuellen Situation folgende Fakten zur Kenntnis nehmen müssen. Erstens, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist das Arbeitsvolumen so stark gestiegen, dass in Deutschland die Arbeitszeit pro Einwohner im Schnitt heute nur noch etwa 40% der Arbeitszeit von 1882 beträgt. So stark gesunken. Das Arbeitsvolumen ist stetig und kontinuierlich gesunken, was auf eine allgemeine Entwicklung deutet. Zweitens, gleichzeitig ist die Wertschöpfung, also das wirtschaftliche Leistungsvermögen oder die Produktivität, so stark gestiegen, dass die Versorgung mit Gütern heute ein Ausmaß angenommen hat, wie es nie zuvor der Fall war. Über beides ließe sich noch viel sagen und an vielen Einzeldaten erläutern. Für uns ergibt sich daraus eine paradoxe Situation. Ein Unglück im Glück, könnte man sagen. Wir sind reicher als jemals zuvor, aber wir nehmen es gleichzeitig als ein Problem wahr, dass es immer weniger zu tun gibt. Die Sicherungssysteme sind in die Krise geraten, weil sie auf der Normalität der Erwerbsarbeit aufruhen oder eine als solche wahrgenommene Normalität. Die Ungleichheit nimmt zu, weil immer mehr Menschen aufgrund ihres Vermögens ohne Arbeit am wachsenden Reichtum partizipieren können, während sich gleichzeitig immer mehr Menschen mit immer mehr Jobs über Wasser halten müssen, ohne ein Vermögen aufbauen zu können. Es gibt viele Leute, die in dieser Situation nicht mehr an eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung glauben, und einige der Anwesenden, auch auf dem Podium, gehören ganz sicher zu diesen Leuten. Um nur einen Grund dafür zu nennen, dass man den Glauben daran verlieren kann. Die technologischen Rationalisierungspotenziale sind so groß, dass auch in Zukunft mit einem forcierten Abbau von Arbeitsplätzen zu rechnen ist und das Arbeitsvolumen weiter schrumpfen wird. Ist nun ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Antwort auf diese Krise? Mit bedingungslos ist gemeint ein regelmäßig vom Staat ausgezahltes Einkommen, das jeder Bürger Zeit seines Lebens erhält, von der Wiege bis zur Bahre, ohne jede Verpflichtung, Kontrolle und Bedingung. Er könnte sich unter diesen Umständen frei entscheiden, ob er über sein Grundeinkommen hinaus ein Erwerbseinkommen erzielen will. Er könnte sich dann aber auch auf ein Grundeinkommen bescheiden und sich anderen Interessen zuwenden. Die Frage, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Lösung darstellt, soll im Rahmen der heutigen Podiumsdiskussion verhandelt werden. Die Veranstaltung, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße, findet statt im Rahmen eines Workshops zur Krise der Arbeitsgesellschaft. Sie werden möglicherweise die Poster draußen auch gesehen haben, der heute an der Universität Frankfurt begonnen hat und morgen noch fortgesetzt werden wird. Die Diskussion wurde organisiert von Manuel Franzmann und von weiteren Kollegen hier an der Universität. Bevor wir loslegen, darf ich Sie noch kurz darauf hinweisen, falls Sie es nicht gesehen haben. Es gibt hier einen Büchertisch der Buchhandlung Hector, die weitere Informationen zum Thema bereithält und die Sie dort erstehen können. Außerdem hat die Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung, die ja auch in den letzten 2 Jahren in der Öffentlichkeit die Position des bedingungslosen Grundeinkommens vertreten hat, hier Informationsblätter ausgelegt. Ich freue mich, Ihnen jetzt also die Teilnehmer der Podiumsdiskussion vorstellen zu dürfen. Im Anschluss an kurze Eingangsstatements, zu denen ich die Podiumsdiskussionsteilnehmer einlade, soll dann zunächst auf dem Podium diskutiert werden, und anschließend werde ich die Diskussion dann ins Publikum öffnen, und Sie sind dann herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ah ja, ist es so besser? Ah ja, alles klar. Vielen Dank. Herr Professor Ulrich Oevermann ist Professor für Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Frankfurt. Seit den 1980er Jahren befasst er sich mit der Krise der Arbeitsgesellschaft, vor allem im Zusammenhang mit der Bewährungsproblematik des modernen Subjekts, die sich im Zuge der Arbeitskrise verschärft. Herr Professor Philipp van Parijs ist Professor für Philosophie an der Katholischen Universität von Louvain und derzeit Gastprofessor an der Harvard University. Herr van Parijs gehört zu den Gründern des Netzwerkes Basic Income Earth Network, eine institutionelle Heimat der internationalen Grundeinkommensdiskussion. Zu seinen Publikationen gehört Real Freedom for All, What if Anything Can Justify Capitalism. Auf Deutsch ist dieses Jahr das Buch mit dem Titel Grundeinkommen für alle erschienen, das er gemeinsam mit Yannick Vanderborg geschrieben hat. Herr Professor Georg Bobruba ist Professor für Soziologie in Leipzig und hat die deutsche Debatte über ein Grundeinkommen als eine Lösung für die Krise der Arbeitsgesellschaft in den 1980er Jahren maßgeblich mitgeprägt. Zu seinen Publikationen gehört Entkopplung von Arbeit und Einkommen, das Grundeinkommen in der Arbeitsgesellschaft. Dieses Buch ist dieses Jahr, soweit ich weiß, erschienen. Herr Professor Götz Werner ist Unternehmer. Er ist Gründer der DM Drogeriemarktkette mit heute mehr als 23.000 Mitarbeitern. Und er ist Professor für Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe. In letzter Zeit hat in Deutschland die Debatte über ein Grundeinkommen auch aufgrund seiner Aktivitäten ganz wesentlich einen Schub erhalten. Leider muss ich Herrn Professor Klaus Offer entschuldigen, der kurzfristig erkrankt ist und heute nicht hier sein kann. Gut, mein Name ist Axel Jansen, um das noch zu ergänzen, und damit eröffne ich die Runde und darf Herrn Oevermann bitten. Herr Parijs sollte anfangen. Nein, Herr van Parijs am Ende. Ach so. Ja, er ist gerade erst zurückgekommen. Ja. Ja. Ganz schnell, meine Grundposition. Also ich beschäftige mich mit der Thematik hauptberuflich eher am Rande. Ich habe 1983 zum ersten Mal etwas darüber geschrieben. Bitte? Sie müssen noch direkt ans Mikrofon sprechen. Ah, können Sie es nicht? Aha, Entschuldigung. Ja. Wie bitte? Es ist zu dumpf. Lässt sich da noch was machen? Zu dumpf. Die Zuhörer hätten es gerne intelligenter. Vielleicht geht es überhaupt ohne besser, oder? Zuhörer hätten es gerne intelligenter. Ja, ist auch, würde ja auch verstehen, oder? Ja, geht es jetzt? Oder? Geht es ohne Mikrofon vielleicht besser? Nein. Wie, was soll ich denn machen? Oder? Okay, alles klar. Ja. Also es wird dann schon irgendwann adaptiert sein. Ich habe mich also schon 1983 in einem ersten Aufsatz damit beschäftigt, noch sehr tastend, aber ich bin von zwei Ausgangsprämissen ausgegangen, die, denke ich, auch bis heute halbwegs haltbar sind. Nämlich erstens, und dafür haben wir heute von Herrn Schild, dem Historiker aus Braunschweig, eine wunderbare Bestätigung in seinen Darlegungen erfahren, dass mit einer stetigen Schrumpfung des absoluten Arbeitsvolumens historisch zu rechnen ist, sodass immer mehr, manche sagen auch Produktivitätsfortschritt, immer mehr Wertschöpfung geleistet wird durch technologische Verfahren, sei es Maschinen, sei es Software, die gewissermaßen einstige lebendige Arbeitskraft eingegangen ist und als geronnene weiter operiert. Sodass also von daher gesehen die strukturelle Arbeitslosigkeit von heute nicht ein Zeichen gesellschaftlicher Armut ist, sondern ein Zeichen gesellschaftlichen Reichtums. Die Frage ist nur, wie dieser Reichtum verteilt wird. Und vermittelt über das Kriterium Arbeitsleistung ist das eben nur noch bedingt möglich, beziehungsweise eben nur noch für einen Teil der Gesellschaft, der größere nach wie vor, der vom Arbeitsmarkt absorbiert werden kann. Das zweite große Problem ist die Frage, wie dieser geschöpfte Wert gewissermaßen für den ökonomischen Kreislauf qua Geldpreis verflüssigt wird, wenn sozusagen der Arbeitsmarkt für diese Regulation partiell nicht mehr gültig ist. Das muss man den Ökonomen überlassen, aber interessanterweise haben in zunehmendem Maße die Wirtschaftswissenschaften, die sich, soweit ich das überblicken kann, bis auf wenige Ausnahmen lange gesträubt haben, sich mit dieser Problematik zu befassen oder überhaupt diesen Gedanken ernst zu nehmen, inzwischen den aufgegriffen, also als Beispiel etwa der neoliberale Straubhaar, Leiter des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Und dazu vielleicht sollte man auch sagen, nicht nur ein Neoliberaler, sondern auch ein neoliberaler Schweizer. Und das besagt ja dann schon ziemlich viel. Also, wenn es sich so verhält, dann bedeutet das, dass eine Kompensation geschaffen werden muss. Ein Transfer ist sowieso notwendig, aber die Grundfrage ist dann für mich, wie können diese sozialen Transfers so eingerichtet werden, dass sie nicht automatisch, wie das bis heute der Fall ist, mit Stigmatisierungsfolgen für den Betroffenen verbunden sind. Und das genau würde durch das bedingungslose Grundeinkommen grundsätzlich vermieden werden. Dabei ist eben dann auch wichtig, bedingungsloses Grundeinkommen heißt dann, dass es jeder bekommt, von der Wiege bis zur Bahre, eben nicht nur die Bedürftigen. Also, dass es eben freigemacht ist von Bedarfsprüfung. Nur dann ist sozusagen die Stigmatisierungsfolge auch vermeidbar. Also man kann sich das etwa daran klar machen, dass ja häufig mit dem Recht auf Arbeit argumentiert wird. Und dabei wird dann nicht genügend auseinandergehalten, wenn so argumentiert wird, dass Recht auf Arbeit einmal interpretiert werden kann als Recht auf Einkommen. Und das ist meines Erachtens gegeben durch die Wertschöpfung. Es kann aber auch heißen Recht auf Selbstverwirklichung. Und das, dann meint es etwas ganz anderes. Im 19. Jahrhundert, etwa in den Verfassungen der Französischen von 1793 oder von 1848, ist ja vom Recht auf Arbeit schon die Rede. Da ist aber unter den Bedingungen des 19. Jahrhunderts, kommt das gewissermaßen noch ungeschieden zur Deckung. Recht auf Einkommen und Recht auf Selbstverwirklichung, weil unter den damaligen Bedingungen gewissermaßen die gesellschaftlich notwendige Arbeit noch sozusagen volumenmäßig noch so groß war, dass jemand, der sich sozusagen der Arbeitsverpflichtung, sagen wir mal, der gesamtgesellschaftlichen entzogen hätte, das hätte schwer legitimieren können. Das hat sich eben grundsätzlich geändert. Ich persönlich als Sozialpsychologe beschäftige mich dann im Prinzip, also nicht so sehr mit der ökonomischen Seite, sondern mit der Seite der sozialpsychologischen Folgen davon, nämlich mit der Frage, was bedeutet es sozusagen für die konkrete Lebenssituation, wenn jemand sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen erhält und nicht arbeitet. Wenn also, so behaupten viele Leute, gewissermaßen das Selbstverwirklichungspotenzial von Berufsarbeit ausfällt. Und da bin ich der Meinung, dass sozusagen man den Selbstverwirklichungsgedanken im Sinne des Bewährungsgedankens nur generalisieren muss und abkoppeln kann von der Bewährungsquelle Berufsarbeit, sozusagen qua überkommener Leistungsethik, sozusagen der ersten säkularen Bewährungs des ersten säkularen Bewährungsmythos. Und die Leistungsethik hat natürlich auch ihren religiösen Ursprung letztlich in der lutherischen Berufsethik und in Vorläufern. Ich bin der Meinung, dass sozusagen der im das Grundeinkommen Empfangende, der nicht arbeitet, gleichwohl sozusagen dieses Ethos der Selbstverwirklichung verinnerlicht hat und sozusagen qua Bewältigung der Bewährungsproblematik und sozusagen sich dem auch gewissermaßen unterzieht. Und dabei können jederzeit natürlich Leistungen entstehen, die ihrerseits wiederum eine Chance auf Verwertbarkeit am Markt haben, sodass partiell ein Einkommen im Prinzip bezogen werden kann, aber das Wichtige ist eben, nicht bezogen werden muss. Letzter Satz. Von daher entfallen alle Argumente, die auch kürzlich in einer Fernsehdiskussion von Prominenten, an der Herr Götz Werner beteiligt war, also etwa Lafontaine immer noch gefallen sind oder auch Lothar Späth, zwei Antipoden, die aber sich hinter der Bühne doch sozusagen vieles gemeinsam haben, dass nämlich sozusagen, also nicht nur die ständigen Auftritte im Fernsehen meine ich damit, immer wieder das Argument vorbringen, ja, aber dann arbeitet keiner mehr, weil es keinen Anreiz mehr gibt. Das ist, halte ich für ziemlich unsinnig, weil jeder Bezieher des bedingungslosen Grundeinkommens natürlich weiterhin einen Anreiz hat, sein Einkommen durch bezahlte Arbeit zu verbessern. Ja, schließlich ein allerletzter Satz. Das Entscheidende ist, wenn alle auch eben, zum Beispiel Herr Ackermann von der Deutschen Bank, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, Schweizer Staatsbürger, der würde das nicht beziehen können hier, du müsstest auf die Schweiz warten. Aber alle sozusagen auch von dieser Einkommensgröße dieses bedingungslose Einkommen im Prinzip beziehen. Und das ist deswegen wichtig, weil es sozusagen in sich eine plastische Verkörperung der gemeinsamen Mitgliedschaft in einer Solidargemeinschaft ist, aus deren Wertschöpfung sozusagen diese Lebensgrundlage, die vollkommen legitim ist, über die Legitimation müssen wir nachher noch ein bisschen reden, sozusagen gestiftet ist. Ja, jetzt ist natürlich so, dass ich das alles befürworte, was mein Vorredner gesagt hat, und versuchen muss, jetzt einen anderen Akzent zu setzen. Schauen Sie mal, Sie erinnern sich sicher noch alle gut an den Sündenfall, wo wir, ja, gibt es gar nichts zu lachen, das war eine hochdramatische Situation, und wir sind damals alle verdonnert worden dazu, im Schweiße unseres Angesichtes, Sie kennen das ja alles auswendig. Das war unsere soziale Realität tausende von Jahren, und was uns mit dem Raufkommen der Naturwissenschaften und der daran folgenden Industrialisierung und der Entdeckung der Arbeitsteilung gelungen ist, das ist ja die zu den vier Schöpfungen, die uns der liebe Gott geschenkt hat, nämlich die der mineralischen Natur, der pflanzlichen Natur, der Tiere und dem Menschen als Krone der Schöpfung, noch eine fünfte Schöpfung hinzuzufügen, nämlich die der Maschinen und Methoden. Da hatte eben schon mein Vorredner drüber gesprochen. Die Maschinen und Methoden, das sind unsere modernen Helfer, die uns dieses Verdikt, was wir damals auferlegt bekommen haben, nämlich im Schweiße unseres Angesichts, die uns da enorm dabei helfen. Die helfen uns in einer Weise dabei, dass es ja eine unheimliche Freude macht, diesen modernen Sklaven sozusagen bei der Arbeit zuzugucken. Und das hat etwas bewirkt, dass zum allerersten Mal, und das ist wirklich menschheitsbewusstseinsgeschichtlich, ein völlig neues Momentum für uns, dass zum allerersten Mal Mangel nicht mehr anwesend ist. Also meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, und es war bei ihnen nicht anders, die hätten sich das nie vorstellen können, dass wir mal über so einen Überfluss verfügen wie heute. Und noch vor wenigen Jahrzehnten, Anfang der 70er Jahre, hat die Deutsche Telekom, heutige Telekom, geworben mit dem Slogan "Fasse dich kurz". Stellen Sie sich mal vor, Sie würden ein Handy kaufen, da steht groß drauf "Fasse dich kurz". Also die Anwesenheit von Mangel, das ist noch ganz, ganz kurz her, dass der wirklich täglich, und meine Generation ist mit dem Spruch aufgewachsen, denk daran, schaff Vorrat an. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was es bedeutet für uns. Nämlich, da kommt es auf Millimeter an, nämlich, Sie sind dran schuld. Nämlich, schauen Sie mal, wenn wir auf diese Veränderungen auch sozusagen uns persönlich einstellen wollen, dann müssen wir das in unseren Köpfen umdenken. Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendjemand anders machen muss, sondern dann sind wir einzelne Bürger, jeder einzelne von uns hier, angesprochen, in sich selbst, in seinem Kopf, in seinem Herzen, in seiner Seele, die liebgewordene Begriffswelt, die er sich ja so aufgebaut hat, die umzudenken. Ne? Und Josef Beuys hat das so schön gesagt, wer nicht denken will, fliegt raus. Also wenn wir nicht denken wollen und uns abgewöhnen, denken zu lassen, ja, dann werden wir die Probleme, die in diesen dramatischen Veränderungen sind, die werden wir nicht bewältigen können. Also alles, was wir uns hier, unsere Initiative in Anspruch nimmt, das ist dafür zu sorgen, dass diese Idee von möglichst vielen Menschen gedacht wird. Also dass diese Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, dass die sozusagen epidemisch wird. Dass es die Köpfe unserer Bürger, dass daraus eine Bürgerbewegung wird. Weil wir lernen, das umzudenken. es hat sich unglaublich viel verändert. Schauen Sie mal, noch vor 100 Jahren haben 40% der Deutschen in der Landwirtschaft gelebt. Und wenn Sie die Jahre zurückgehen, dann war dieser Anteil noch viel höher. Also was unser, seit dem Sündenfall, was unser Wirtschaftsprinzip war über Jahrtausende, war die Selbstversorgung. Wir sind heute in der totalen Fremdversorgung. Niemand von Ihnen arbeitet für sich selbst. Faktisch. Aber viele von Ihnen sind der Meinung, dass sie von ihrem Einkommen leben. Viele von Ihnen sind der Meinung, dass sie auf ihre Altersversorgung sparen müssen, damit sie später von ihrer Rente leben können. Das müssen Sie sich mal vorstellen, wie das gehen soll. Also wir leben immer von der Leistung anderer, wir leisten für andere und wir müssen damit rechnen, dass andere mit unserer Leistung rechnen. Das ist eine ganz neue Situation, die uns sehr viele Schwierigkeiten im Sozialen übrigens bereitet, aber die dazu führt, dass wir uns klar machen müssen, dass wir Verhältnisse brauchen in der Sozialität, die nicht Initiative bremsend sind, sondern Initiative weckend. Je mehr einzelne Menschen in unserer Gesellschaft Initiative ergreifen, desto besser geht es uns. Und unsere Verhältnisse, die wir haben heute, die stehen dem eigentlich entgegen, nämlich wir arbeiten mit sozialen Verhältnissen, mit sozialen Strukturen, mit Rahmenbedingungen, die aus der Selbstversorgungswirtschaft kommen, die aus der Binnenwirtschaft kommen. Obwohl wir heute Fremdversorgung haben, zum Beispiel dieses Paradigma bezahlte Arbeit, und dass wir auch Arbeit definieren als weisungsgebundene, bezahlte Erwerbsarbeit. Und auch unser Steuersystem, unser einkommensbasiertes Steuersystem, ist das Steuersystem der Selbstversorgerwirtschaft, ist das Steuersystem der Binnenwirtschaft, obwohl wir inzwischen in der absoluten Fremdversorgungswirtschaft sind und in der globalisierten internationalen Arbeitsteilung. Daher kommen unsere ganzen Probleme. Und was wir nicht übersehen dürfen, ist, dass uns zwar die Arbeit auf der einen Seite ausgeht, wie mein Vorredner eben schon dargestellt hat, aber das ist die Arbeit an der Naturgrundlage und an der Materie, wo wir einen riesen Mangel haben, und zwar einen täglich wachsenden Mangel, ist in dem Bereich, ich nenne es mal der Kulturarbeit, also der Bildungsarbeit, Erziehungsarbeit, Sozialarbeit, Elternarbeit, die ganzen Arbeiten, die sozusagen zum Menschen zugewandt ist. Wenn wir heute Arbeit sagen, dann meinen wir immer Produktion oder produktionsnahe Dienstleistung. Aber dieser ganze Bereich der Kulturarbeit, da haben wir einen enormen Mangel. Und diese Arbeit, die müssen wir ermöglichen. Weil in dieser Arbeit geht es nicht um Produktivität, sondern da geht es um menschliche Zuwendung. Da geht es nicht um Sparsamkeit, da geht es um Freizügigkeit. Da geht es nicht um Einkommensmaximierung, da geht es um Sinnmaximierung. Da geht es nicht um leitungsgebundene Arbeit, sondern da geht es um einzelmenschliche Initiative. Und dieses neue Arbeitsfeld, das gilt es ins Auge zu fassen. Und wenn man das mal anfängt zu denken, dann wird einem klar, dass man diese Art von Arbeit, die ist prinzipiell unbezahlbar. Die kann man nicht bezahlen, die kann man nur ermöglichen. Und das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Methode, um Arbeit zu ermöglichen. Also das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht dazu da, dass wir nicht mehr arbeiten brauchen, sondern dass wir endlich die Arbeit ergreifen können, in der wir einen Sinn finden, dass wir dann arbeiten, weil wir wollen und nicht, weil wir müssen, und dass wir dann wirklich einen Arbeitsplatz haben und nicht nur einen Einkommensplatz. Gerne. Mein Verhältnis zum Mikro so in Ordnung? Ja? Nein? Man wird es noch sehen, hören. Ja, meine Damen und Herren, beim Betreten des Saales hat sich bei mir eine gewisse Betroffenheit eingestellt bezüglich der vielen Erwartungen, die einem, wenn man in der privilegierten Position ist, hier zu reden, denn so entgegengebracht werden. Und lassen Sie mich ein bisschen darüber spekulieren. Das Mindeste, was ich mir denke, ist, dass die Erwartungen hier im Saal sehr unterschiedlich sind und nicht so sehr, was wir da herum tun, sondern was ein Grundeinkommen bewirken könnte. Und das ist gut so. Denn das Schlimmste, was uns hier passieren kann, ist, zu schnell einen Konsens herzustellen. Das sollen wir möglichst vermeiden. Da werden sie uns ja dann dabei helfen. Auf der anderen Seite sind natürlich viele unterschiedliche Erwartungen auch ein Nachteil, wenn es um die politische Durchsetzung geht, weil es könnte sein, dass dieses neue und sehr rasch gewachsene Interesse an einem Grundeinkommen auf einer Art Scheinkonsens beruht. Alle verlangen es, aber es wird höchst unterschiedliches darunter verstanden. Und der von Herrn Oevermann bereits angesprochene Herr Straubhaar, mit dem ich vor einiger Zeit zu diskutieren die Ehre hatte, versteht etwas aber so anderes unter einem Grundeinkommen, dass man eher geneigt wäre, den Begriff unter Markenschutz stellen zu lassen, aber das ist wohl zu spät. Ich nehme an, und lassen Sie mich weiter spekulieren, dass unser aller Interesse an einem Grundeinkommen in etwa aus den folgenden Quellen herrührt. Erstens, der Stillstand der Politik nervt. Das ist doch billig. Man hat es mit einer kleinen Koalition zu tun gehabt und der Vermutung, so eine Konstellation könnte profilierter agieren. Man hat es nur mit einer großen Koalition zu tun und der Vermutung, das wäre vielleicht eine breitere Basis. Es scheint in etwa das Gleiche zu sein, der Stillstand. Das Zweite ist das offensichtliche Ende der traditionellen Vollbeschäftigung. Ein junger Journalist vom NDR hat, ich glaube es war im Report oder irgendeiner der Magazinsendungen, ein hübsches Experiment gemacht. Er hat in den Fluren des Deutschen Bundestages wahllos Politiker angesprochen, ob sie denn die Vollbeschäftigungsforderung für wichtig fänden. Es war nicht ein Politiker drunter, meine Damen und Herren, der nicht sofort gesagt hätte, ja, Vollbeschäftigung, wichtig, Vollbeschäftigung kehrt wieder. Vollbeschäftigung im Sinne der späten 60er Jahre bis zur ersten Ölkrise kehrt nicht wieder. Gleichwohl, als Rahmenbedingungen sollten wir festhalten, uns geht auch nicht die Arbeit aus. Es tut sich unter der Oberfläche hoher, konstanter, in manchen Ländern sogar steigender Beschäftigungszahlen zweierlei. Erstens, es gibt nebenbei hohe Arbeitslosigkeit. Und zweitens, es findet ein dramatischer Strukturwandel der Arbeit statt. Weg vom Normalarbeitsverhältnis, das auch wieder nicht vollkommen sich in Luft auflöst, aber zu einer Minderheitenveranstaltung wird, hin zu atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Und dies hat sofort eine dramatische Konsequenz. Das System sozialer Sicherung, das nach wie vor auf das Normalarbeitsverhältnis eingestellt ist, funktioniert so nicht mehr. Es entstehen Lücken. Weiters. Die Prägekraft der Arbeit, also dass uns Arbeit wichtig ist, bleibt, ganz im Gegenteil, in einem gewissen, etwas verqueren Sinn, wird Arbeit eigentlich erst dann so richtig geschätzt, wenn zu wenig davon da ist. Das ist einerseits eine schlechte Nachricht, insofern als jene, die keine Arbeit finden oder immer wieder in Arbeitslosigkeit müssen, überwiegend darunter leiden. Andererseits dürfte das häufig gegenüber der Idee eines Grundeinkommens vorgetragene Bedenken, dann würde ja keiner mehr arbeiten, höchstwahrscheinlich Unsinn sein. Die Neigung zu arbeiten sitzt tief. Die Neigung zu arbeiten in abhängiger Erwerbstätigkeit, aber auch in vielen allen anderen Arbeitsformen, Herr Werner hat einiges davon skizziert, dürfte durch ein Grundeinkommen nicht gestört, sondern eher gefördert werden. Ein Grundeinkommen wäre in meinen Augen ein Stück materiell unterfütterter Autonomiegewinn. Man könnte eine Spur mehr tun und auch lassen und materiell unterfüttert Nein sagen. Ein Grundeinkommen wäre, egal was wir uns jetzt an Höhe konkret vorstellen, realistischerweise allerdings ohnehin nicht so, dass man sich gemütlich darauf ausruhen kann. Ich weiß nicht, ich versuche in solchen Diskussionen die Preisfrage so lange wie möglich immer hinauszuzögern, weil das bringt immer so ein gutes Lizitieren. Der fortschrittlichste ist der, der am meisten vorschlägt. Wie auch immer. Ich denke, dass es finanzierbar wäre. Ich denke, dass es einen Sinn hätte in der gegenwärtigen akuten sozialpolitischen Landschaft und auch in der großen Perspektive eines Wandels der Arbeitsgesellschaft. Und ich frage mich genau deshalb, wenn die vielen Argumente, die für ein Grundeinkommen vorgetragen werden, so plausibel sind, wieso findet es dann in der etablierten Politik so erstaunlich wenig Resonanz? Machen wir uns nichts vor, wir sind hier eine extreme Minderheitenveranstaltung mit Fernsehtalkshows, ohne Fernsehtalkshows, mit einer gewissen Sympathiebekundung gewisser Miniteile der PDS. Ob das ein wirklicher politischer Vorzug ist, weiß ich nicht. Halte ich für eine offene Frage, aber viel mehr ist es zurzeit nicht. Die Grünen haben das Thema in den 80er Jahren kurz mal aufgegriffen und dann zusammen mit ihrer gesamten sozialpolitischen Kompetenz fallen lassen. Ich glaube nicht, dass es so schnell. Ja, da bin ich nicht wirklich dagegen. Ja. Gleichwohl, letzter Punkt. Ich denke, es gibt ein paar ungelöste Fragen, um die man sich nicht drum drücken sollte, von der Höhe ganz abgesehen. Seit der ersten Phase, wo ich mich damit beschäftigt habe und wo es schon mal so eine gewisse Bewegung gab, Mitte der 80er Jahre, haben sich die Rahmenbedingungen einfach sehr geändert. Wir haben wesentlich viel offenere Grenzen. Wir müssen hier nicht lang diskutieren, ob es Globalisierung als plötzlich hereinbrechende Naturgewalt gibt oder ob das ein langfristiger Trend ist. Irgendwie hat sich die Ökonomie transnationalisiert. Es ist nicht mehr so leicht, Konzepte im nationalstaatlichen Rahmen überhaupt zu entwickeln, wie dies vor 20 Jahren, 25 Jahren der Fall war. Die Grundeinkommensbefürworter heute scheinen mir über solche neuen Restriktionen, neuen Herausforderungen etwas großzügig hinwegzusehen. Das gefällt mir nicht so gut. Und der letzte Punkt ist, es macht schon solche Probleme, die erstaunlich hegemoniale Auffassung, nur eine Privatisierung von Teilen der Sozialpolitik könne uns retten. Nur eine Umstellung auf private Altersvorsorge, nur eine Umstellung vom von Umlageverfahren auf Kapitaldeckungsverfahren könne unsere Alterssicherung retten. Irgendwie diese Hegemonie irgendwie zu durchbrechen, dass ich mich manchmal schon auch etwas ernüchtert frage, wie kommt man gegen das gut konzertierte Argumentations-Mainstream an mit einer noch weitergehenden Forderung als der sehr bescheidenen, dass einige Teile des gegebenen Systems soziale Sicherung nach wie vor eigentlich sehr gut sind. Vielen Dank. Guten Abend. Ich bin sehr zufrieden, hier zu sein. Ich bin sehr zufrieden zu sehen, wie weit die deutsche Diskussion über das Grundeinkommen sich in den letzten Jahren, Monaten, Wochen entwickelt hat, unter anderem unter dem Einfluss, dem Impuls der drei anderen Sprecher an diesem Tisch. Ich bin auch sehr zufrieden, dass ich nur sehr kurz sprechen muss, weil ich noch bis gestern Abend in Japan war und auch weil ich nach einer Stunde in Deutschland nur sehr mühsam Deutsch sprechen kann. Eins, das dann kurz, aber doch hoffentlich nicht zu konsensuell. Eins, Massenarbeitslosigkeit, nach meiner Meinung, ist nicht die notwendige Folge des technischen Fortschritts und der Produktivitätssteigerung. Massenarbeitslosigkeit in den reichen Ländern ist nicht die notwendige Folge der Globalisierung. Massenarbeitslosigkeit ist nicht die Folge, die notwendige Folge der Verbindung, der Kombination des technischen Fortschritts und der Globalisierung. Massenarbeitslosigkeit ist die notwendige Folge der Verbindung von beiden, technischen Fortschritt und Globalisierung, mit den Institutionen unseres passiven Sozialstaats. Nämlich, was ist unser passiver Sozialstaat? Es besteht aus zwei Komponenten: die Beschützung der Arbeiter durch Mindestlohne, durch die Regulierung der Arbeitsbedingungen, durch die Regulierung der Entlassungen und so weiter. Und zweite Komponente, Transferleistungen, die ausschließlich oder quasi ausschließlich für arbeitslose Menschen sind, die Ältere, die Arbeitsunfähigen, die offiziell Arbeitslosen und so weiter. Zweitens, wenn das Problem ist, diese Verbindung, was ist die Lösung? Eine Lösung könnte sein, das Verzichten auf den Sozialstaat. Das wollen wir ja nicht. Die einzige andere Lösung besteht aus der Auswirkung, Entwicklung eines aktiven Sozialstaats oder eines aktivierenden Sozialstaats. Das ist ein Sozialstaat mit Transferleistungen, die nicht ausschließlich, selbst nicht vor allem, nur marginal für Inaktiven, für nicht arbeitende Leute sind. Es gibt aber eine ganze Reihe verschiedener Varianten eines solchen aktiven Wohlfahrtsstaates, Sozialstaats. Eine extreme Variante, die meist repressive Variante, ist das Workfare, Zwangarbeit. Der andere extreme Punkt, die andere extreme Variante, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Workfare bedeutet, dass man nur eine Transferleistung bekommt, wenn man arbeitsfähig ist, wenn man wirklich arbeitet. Ein arbeitsloses Grundeinkommen bedeutet, dass man ein Einkommen bekommt in allen Umständen. Wenn man arbeitet, wenn man nicht arbeiten kann und wenn man nicht arbeiten will. Aber zwischen diesen zwei extremen Punkten ist es wichtig zu verstehen, dass es verschiedene andere Varianten gibt, die zentral sein und zentral sein werden in der Sozialstaatdiskussion in allen industrialisierten und nicht industrialisierten Ländern. Am extremen Punkt oder in der Nähe des extremen Punkts des Workfare gibt es zum Beispiel einen Vorschlag wie der des amerikanischen Ökonoms Ned Phelps, Rewarding Work, ein Bestseller in den Vereinigten Staaten, der die Subventionierung von Niedriglöhne vorschlägt, aber nur für die Leute, die vollzeitig arbeiten. Und auch eine Art von Subventionierung, die von der Ebene des Stundenlohns abhängt, nicht vom Monatslohn, was einen großen Unterschied macht für Teilzeitarbeit. Das ist eine zweite Variante. Eins, Workfare. Zweitens, Subventionierung von niedrigen Löhnen nur für Vollzeitarbeiter. Dritte Variante, Abschaffung oder Kürzung von sozialen Beiträgen, sodass die Leute, die nur Niedriglöhne bekommen, keine sozialen Beiträge zahlen. Das ist auch eine implizite Subventionierung von Niedriglöhnen natürlich. Viertens, was hier, glaube ich, Kombilohn genannt wird, nämlich, oder was angefangen ist in den Vereinigten Staaten unter dem Namen EITC, Earned Income Tax Credit. Wieder eine Art von Subventionierung von niedrigen Arbeitseinkommen, aber eine Art von Subventionierung, die auch für Teilzeitarbeit gilt. Fünftens, Negative Income Tax, negative Einkommensteuer, wie in diesem Land zum Beispiel von Joachim Mitschke, nicht nur in diesem Land, auch in dieser Stadt oder in dieser Universität, vom Ökonom Joachim Mitschke vorgeschlagen wurde. Und endlich, dann sind wir schon in der Nähe des Grundeinkommens, schließlich Grundeinkommen selbst. Vom meist repressiven zum meist emanzipatorischen hat man da verschiedene Varianten des aktiven Sozialstaats, das ist eines Wohlfahrtsstaats, die implizite oder explizite Transferleistungen organisiert für Leute, die Erwerbsarbeit ausüben. Grundeinkommen soll, ein unbedingloses Grundeinkommen soll meiner Meinung nach gewählt worden, weil es die größte Freiheit gibt zu diejenigen, die von der geringsten wirklichen Freiheit genießen. Ich glaube, dass die meist grundsätzliche Rechtfertigung von Grundeinkommen eine Rechtfertigung aufgrund von Gerechtigkeit sein soll. Und die Gerechtigkeit, aber so einfach ist das nicht. Und ich habe in diesem Buch Real Freedom for All versucht, eine auf rigoröse Weise eine Gerechtigkeitsauffassung zu entwickeln, die als eine seiner Folgen die Rechtfertigung eines bedingungslosen Grundeinkommens hat. Was bedeutet das? Und das ist dies beendet. Was bedeutet das für das Verhältnis zwischen Grundeinkommen und Arbeitsethik, was eines der Themen ist dieses Workshops auch. Arbeitsethik ist eigentlich sehr gut für das Grundeinkommen. Wie stärker das Glauben der Mitglieder einer Gesellschaft in der Arbeitsethik, umso höher kann das Grundeinkommen dauerhaft bleiben, natürlich. Das Grundeinkommen bedeutet nur, dass diese Arbeitsethik oder die Rechtfertigung eines Grundeinkommens erreicht nur, dass die Arbeitsethik nicht in den Institutionen, in den gesetzlich formulierten Pflichten eingekörpert sein soll. Was ein Grundeinkommen bedeutet, ist, dass man die größtmöglichste Verhandlungskraft geben muss an die Leute, die die kleinste Verhandlungskraft haben. Das heißt Gerechtigkeit, aber nicht die Abschaffung der Arbeitsethik. Arbeitsethik ist, kann man mit einer Arbeitsethik kann das Grundeinkommen leben, eigentlich viel besser leben als ohne Arbeitsethik. Ja, vielen Dank für diese ersten Statements und ich will auch gleich Ihnen die Gelegenheit geben, sofern Sie sich einschalten möchten, auf Ihre Kollegen auf dem Podium sozusagen zu reagieren. Wie Sie möchten. Ja. Naja, also das ist ja das Problem, sagen wir mal, unseres Anliegens, dass es eine never-ending story ist, ne? Und insoweit ist ja jeder Aspekt, der jetzt beleuchtet worden ist, ich übernehme jetzt mal die Moderatorrolle, Herr Janssen, dass jeder Aspekt, der jetzt hier vorgeführt wurde und die Sache beleuchtet hat, der hat ja einen gewissen Zugang zu dem ganzen Problem. Aber wir müssen uns fragen als Gesellschaft, auf was es uns ankommt. Und so gesehen ist das bedingungslose Grundeinkommen ist eine normative Frage. Eine normative Frage, weil wir uns fragen müssen, wie wollen wir miteinander umgehen? Und da möchte ich Sie mal so ein bisschen ganz provokant ansprechen, muss Ihnen sagen, jeder von Ihnen ist ein potenzieller Hartz-IV-Fall. Ne? Bilden Sie sich ja nicht ein, dass das die anderen betrifft. Das kann einem jeden passieren, meine Person inklusive. Sie wissen ja, welche Wechselfälle die Biografien so haben. Und wir müssen uns fragen, ob wir mit unseren Mitmenschen so umgehen wollen, wie wir heute umgehen. Das ist für mich die Hauptfrage. Und ob wir das Ziel der Freiheit, der persönlichen Selbstbestimmtheit der Menschen, ob wir das wirklich ernst nehmen, nicht nur für uns, sondern auch für die böse Nachbarin. Die kriegt ja auch ein Grundeinkommen dann, ne? Also das muss man sich, glaube ich, klar machen und da auch die Schwiegereltern übrigens, ne? Also bitte, wir müssen uns deutlich machen, wenn wir Freiheit als gesellschaftliches Ziel haben, also nicht nur als ein persönlich individuelles, sondern auch auf ein gesellschaftliches, dass wir das auch unseren Mitmenschen zubilligen wollen, dann müssen wir den Menschen die Möglichkeit geben zum Verzicht. Nämlich Freiheit entsteht ja nur dann, wenn ich in der Lage bin zu verzichten. Und genau das Grundeinkommen, das würde diese Möglichkeit des Verzichtes, stellen Sie mal vor, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, jeder hätte ein Grundeinkommen und deswegen ist mir es manchmal gar nicht so unrecht, wenn die Journalisten da höhere Beträge einem hineininterpretieren. Also anfangen muss man natürlich mit dem, was heute so Arbeitslosengeld 2 ist. Aber die Zielsetzung, dass das Grundeinkommen auch mal eine größere Größenordnung hat, das würde ja die gesellschaftliche Prosperität auslösen, dass der Kuchen größer wird, den es zu verteilen gibt. Aber das hätte zur Folge, dass die Menschen wirklich arbeiten, weil sie wollen, arbeiten, weil sie einen Sinn drin sehen. Und da würde unsere ganze gesellschaftliche Realität total anders aussehen. Wir wären ein Volk, stellen Sie mal vor, wir wären ein Volk von Freelancern. Jeder von uns ist ein Freelancer. Und stellen Sie mal vor, keiner von uns hier wäre beraubt seiner faktischen Opferrolle. Wie viele Menschen, die hier im Raum sind, haben so eine Opferrolle, ne? Ich würde ja gerne, wenn ich könnte, und mit meinem Mann und so, und mit meinen Kindern und meinen Eltern, und ich hätte einen ganz anderen Beruf, ne? Und so weiter. Ne? Also diese ganzen Opferrollen, in die wir uns permanent hineinflüchten, die kommen ja nur dadurch zustande, dass wir nicht die Fähigkeit haben zum Verzicht. Und deswegen kann ich Sie nur auffordern, träumen Sie mal so richtig, so I had a dream, ne? Träumen Sie mal so richtig durch, wie das wäre, wenn Sie ein Grundeinkommen gehabt hätten seit Ihrer Geburt. Wie sich das verändert hätte, das Verhältnis zu ihren Eltern, wie das überhaupt die Situation ihrer Eltern anders gewesen wäre, Nachbarn, Schwiegereltern und so weiter, was es alles gibt. Also da kann man sich so viel überlegen. Aber diese Abwesenheit der Opferrolle, dieser Quell für Depression, das würde unsere gesellschaftliche Realität dramatisch ändern. Und was glauben Sie, was das auch ist, auch für mich als Unternehmer, ne? Ich meine, stellen Sie mal vor, die Leute würden einfach nicht mehr kommen, ne? Würde keiner mehr kommen, ne? Stellen Sie mal vor. Die Unternehmen müssten sich dann schon sehr wohl überlegen, wie sie ihre Arbeitsplätze so gestalten, dass es interessante Arbeitsplätze sind, dass es sinnschaffende Arbeitsplätze sind. Hm? eine Frage, die immer wieder gestellt wird, und vielleicht darf ich die einfach mal hier an das Podium geben, ist, wie man sich denn eine, also die Übergangsfrage, die Sie gerade schon erwähnt haben, Herr Werner, wie man sich das vorstellen muss. Ist das überhaupt realistisch? Ist das von heute auf morgen? Oder wie muss man sich sowas vorstellen? Also, von heute auf morgen. Ich bin zum Beispiel wieder dran hier. Nein, nein. Bitte? Höher. Also wir erlernen, wir lernen. Spätestens ist wie bei IKEA, wenn man fertig ist, weiß man, wie es richtig gegangen wäre. Also die Übergangssituation, also das Grundeinkommen ist eine Sache, die man auf längere Zeit sehen muss, aber mit der man morgen anfangen kann. Weil es ist ja absoluter Konsens bei uns, dass jeder, ich meine, es ist heute schon so in Deutschland, dass wenn Sie nicht arbeiten wollen, brauchen Sie auch nicht arbeiten. Sie müssen sich nur diesen ganzen Prozeduren unterwerfen, ne? Aber hier kommt niemand um bei uns. Also wir sorgen schon dafür. Also es ist anerkannt. Und wir können morgen damit anfangen, mit dem, was wir heute schon an Transferleistungen aufbringen, wäre genügend vorhanden. Es ist wirklich, meine Damen und Herren, es ist eine Frage unseres Umdenkens. Das Problem des Grundeinkommens ist nicht, dass es eine Frage ist, ob man es verwirklichen kann, sondern eine Frage ist, ob wir das so denken können. Und gehen Sie mal wirklich davon aus, das ist alles schon bezahlt. Das ist alles finanziert. Weil wir leben doch nicht vom Geld, sondern wir leben doch von den Gütern. Es meinen zwar vieles Leben von ihrem Geld, aber das ist doch nicht die Realität. Wir leben von den Gütern. Es ist alles schon bezahlt, es ist alles finanziert. Das Problem ist, dass wir es nicht denken können. Und damit hat jeder Einzelne der hier Anwesenden mal zumindest das Problem bei sich. Ich habe noch ein Problem zu Ihren Ausführungen von vorhin, Herr Werner. Sie haben, das haben Sie auch bei anderen Gelegenheiten häufig betont, dass sozusagen auf dem Gebiet dessen, was Sie nennen die Kulturarbeit, jede Menge Arbeit sozusagen brach liegt. Und das könnte man ja nun auf sehr unterschiedliche Weise verstehen. Das ist mir immer nicht so ganz klar, wie Sie das meinen. Solche Leute wie Lafontaine, die gebrauchen das Argument auch, und die meinen damit aber, dass gewissermaßen eine gemeinwohlorientierte Arbeit eigentlich da ist und sozusagen vergeben werden müsste, wobei man sich dann irgendwie das wohl so vorstellen muss, jedenfalls bei Lafontaine, dass dafür eine irgendwie staatlich regulierte Entlohnung eben aber kein Markt. Und dabei hätte ich gewisse Probleme, denn das wäre wiederum eine Subventionierung, also eine Arbeit, für die nicht wirklich eine Nachfrage am Markt da ist, so dass sie auch bezahlt wird, authentisch bezahlt wird, dass also eine wirkliche Austauschrelation dafür vorliegt, die ist tendenziell eher erniedrigend als erfüllend. Man kann aber auch sozusagen, was Sie gesagt haben, anders lesen. Man könnte es so lesen, dass dadurch, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen bezogen wird, gewissermaßen auch in dieser Befreiung, die daran liegt, mehr Zeit und auch innere Berechtigung sozusagen dafür da ist, also im weitesten Sinne Kulturarbeit, da könnte man ja erstmal ganz eng verstehen, dass die Leute mit Recht sich zum Beispiel mehr Gedanken darüber machen, wie man vernünftig seine Kinder erzieht und sich mit ihnen beschäftigt. Und das könnte ja auch eine durchaus in hohem Maße, hat es ja auch sowieso meistens schon, sinnstiftende Funktion haben. Und es könnte sozusagen bedeuten, dass auch diese Befreiung zur Kehrseite hätte, eben eine größere Motivation zur Gemeinwohlorientiertheit. Das wäre aber eben dann etwas grundsätzlich anderes als zum Beispiel bei Beck in dieser Komplementarität von Bürgerarbeit und Gemeinwohlunternehmer. Das ist für mich im Grunde genommen nichts anderes als die Horrorvorstellung einer gesteigerten Arbeitshauskonzeption aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Wollen Sie vielleicht darauf antworten? Naja, also das ist eine Menschenbildfrage, was jetzt zum Vorschein gekommen ist. Ne? Habe ich das Menschenbild, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser von meinen Mitmenschen? Oder habe ich das Menschenbild, was ich auch von mir selbst habe, dass ich das auch den anderen Mitmenschen angedeihen lasse, zutrauen, veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft, hemmt sein Reifen. Und Lafontaine ist ein eindeutig ethaistischer Mensch. Ne? Das sind Leute, die Menschen dirigieren wollen und nicht Menschen freigeben wollen. Ja? Sir, geben Sie Gedankenfreiheit. Ne? Das ist doch die Frage, die uns, die Bestimmung, die uns Schiller mitgegeben hat. Und da müssen wir drauf setzen. Und wir nehmen es ja für uns selbst auch in Anspruch. Bitte, ich frage immer die Menschen, ja, wie ist es bei Ihnen? Ah ja, klar, ich würde ja, ne? Aber die anderen. Das Problem ist doch, dass wir alle zwei Menschenbilder in uns haben. Eins von uns selbst und eins von unseren Mitmenschen. Zum einen, ich merke, dass die Gefahr, dass wir uns einig sind, halte ich nach wie vor für gegeben. Die Gefahr, dass wir uns einig sind, halte ich nach wie vor für gegeben, und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der nächste Punkt, Herr Oevermann, wie war das? Arbeit, für die keine direkte Nachfrage auf dem Markt besteht, die aber irgendwie bezahlt ist, ist erniedrigend? Und wie weit? Tendenziell, ja. Also da wehrt sich meine professorale Ehre, und in Ihrem Namen verteidige ich das gleich mit. Also für unsere Arbeit besteht auf dem Markt keine Nachfrage, und ich empfinde sie eigentlich als ganz angenehm. Ich meine, gut, das war einerseits aufgelegt vom Herrn Kollegen, andererseits steckt da ein ernster Kern drinnen. Es ist erstaunlich, in welch hohem Maße etwa im akademischen System intensivst gearbeitet wird, bis weit über die Selbstausbeutung hinaus, was wirklich nicht notwendig wäre. Man bekäme sein Geld auch so. Glauben Sie mir das? Die Zahl derer, die ihr Geld abheben und auf Minimalismus drauf sind, ist extrem gering. Es ist extrem gering. Dies als Beitrag dafür, dass es wird gearbeitet, und der Nexus zwischen Arbeitsmotivation und Erwerb ist, wenn überhaupt gegeben, so relativ lose. Die Entkoppelung von Arbeit und Einkommen schreitet durchaus voran. Und das bringt mich zu einer Bemerkung von Herrn Werner. Wir könnten morgen anfangen. Also ich würde erst einmal sagen, und irgendwie, ich habe mir zwar vorgenommen, den Wissenschaftler hier nicht sonderlich zu vertreten, aber irgendwie liegt mir das Beobachten der Gesellschaft und auch der Politik in der Gesellschaft. Und da sehe ich, dass es längst angefangen hat. Und ich halte es nach wie vor für sehr sinnvoll, zu gucken, welche bestehenden Ansätze und bestehenden Tendenzen sich nützen ließen. Irgendwie ist mir die Rede von, wir müssen alle umdenken und dann das Grundeinkommen in eine Art Urknall einführen, mir ist das irgendwie zu einfach und zu kompliziert zugleich. Oder sagen wir schlicht und ergreifend, ich kann es mir nicht vorstellen, was mich zum nächsten Punkt bringt. Wer ist eigentlich die ganze Zeit wir? Ich höre das in jedem dritten Satz. Wer bitte ist wir? Lassen wir das einfach so stehen. Ja, wie fangen wir morgen an? Oder heute Abend, wenn es noch Zeit gibt. Das Erste, was man machen kann, um diese Frage zu beantworten, ist zu gucken, wo ein Grundeinkommen schon existiert. Gibt es irgendwo in der Welt, wo es ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle gibt? Ja oder nein? Wo? Wo? In Alaska. Das weiß jeder in Deutschland. Ja. Ja, da gibt es ein Grundeinkommen, nicht sehr hoch, jetzt ungefähr $1,000 pro Person, auch pro Kind, pro Jahr, nicht pro Monat. Nicht so viel, nicht genügend wahrscheinlich, um davon in Alaska sein Haus verwärmen zu können, aber doch existiert es bedingungslos und auch politisch unproblematisch. Es gibt niemand in Alaska, keine Partei, ja, Republikaner, Demokraten, die das Grundeinkommen abschaffen will. Könnten wir das nicht verallgemeinern? Natürlich gibt es kein Öl in allen, oder doch kein Öl im Grund, oder wie sagt man das, im Erde des Oli? Im Boden in unseren Ländern. Aber es gibt andere Ideen, die jetzt schon diskutiert werden in der internationalen Diskussion, wie zum Beispiel, was könnte man nicht die Emissionsrechten für die Verschmutzung der Atmosphäre verkaufen und das Produkt des Verkaufens dieser Rechte dann zwischen allen Leuten des Landes oder der Erde verteilen. Das ist auch nicht etwas, das wir heute Abend machen könnten, aber vielleicht übermorgen. Das ist eine Möglichkeit, aber nicht die meist realistische. Die andere Möglichkeit ist viel realistischer und es gibt Länder, wo man nicht sehr weit der Verwirklichung dieser zweiten Möglichkeit ist. Die Niederlande wären das Land, das das meiste in der Nähe der Verwirklichung ist. Und das ist sehr einfach. Eigentlich gibt es schon Leute jetzt, die Transferleistungen bekommen, die höher sind als ein geringes Grundeinkommen. Zum Beispiel, man kann sich denken an ein Grundeinkommen bedingungslos von ungefähr 300 Euro. Nicht genügend, um davon leben zu können, aber doch auch nicht unbedeutend für ärmere Leute. Die meisten, quasi alle Transferleistungen sind jetzt pro Person höher als 300 Euro. Und dann gibt es das ist ungefähr in verschiedenen Ländern ein Drittes oder ein Viertes der Bevölkerung. Und dann gibt es andere Leute, die jetzt ein Erwerbseinkommen bekommen, worauf sie ein Geschenk, ein Steuergeschenk bekommen, in der Form einer geringen Besteuerung der unteren Schichte des Einkommens, die auch gewöhnlich, es hängt vom Land ab, auch gewöhnlich mehr als 300 Euro wert ist. Okay. So, dass die Nettokosten eines Grundeinkommens wäre nur eines Grundeinkommens von 300 Euro wäre nur für das Teil der Bevölkerung, die keine Transferleistungen bekommt und kein Erwerbseinkommen bekommt, das genügend ist, um ein Steuergeschenk von zumindest 300 Euro zu implizieren. Das ist nur ein geringer Teil der Bevölkerung. Und mit den Kombilohnen oder EITC und so weiter, die jetzt in verschiedenen Ländern, auch in Großbritannien, in Frankreich, in den Niederlanden eingeführt werden, wäre die Nettokosten noch kleiner, sodass wir schon morgen oder übermorgen in einer Lage sein werden, wo man ein geringes Grundeinkommen einführen kann, das eigentlich billiger wäre als die heute mehr komplizierte Situation. Es ist natürlich deutlich, dass das keine volle Ergänzung wäre, auch nicht der Sozialhilfekomponente unseres Wohlfahrtsstaats. Aber es wäre doch eine Vereinfachung und eine Reduzierung der schlechten Effekte einer Zahl der Elemente des passiven Sozialstaats, den wir jetzt haben. Darf ich ganz kurz an die Frage von Herrn Wobruba erinnern? Er hatte ja gefragt, wer sind wir? Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, implizierte das auch die Frage gewissermaßen der Legitimation und die Frage, wer ein Grundeinkommen erhalten soll. Es war vorher schon die Rede davon, jeder Staatsbürger. Darf ich Sie dazu einladen, kurz zu diesem Punkt noch Stellung zu nehmen, also zu der Frage der Legitimation. Letztendlich verbindet sich das wahrscheinlich auch mit der Frage der politischen Durchsetzung. Ja, ich bin schon der Meinung, für jeden, und man müsste vielleicht darüber reden, ob es Staffelungen gibt. Also sagen, manche schlagen ja vor, für Kinder, solange sie in ihrer Familie leben, also sagen wir mal so bis 16, einen geringeren Betrag, weil ja das unter der Bedingung, dass sie in Familien gemeinsam leben, dass in eine gemeinsame Kasse geht. Gegen andere Staffelungen würde ich mich wehren, also Altersabhängige entsprechend, also der, manche schlagen vor, ich glaube, Herr Werner, Sie auch, entsprechend der biologischen Lebenskurve sozusagen, das würde ich ablehnen, sondern gleichbleibend. Ich frage mich, wenn jetzt die Frage schon aufgeworfen ist, wie kann die Transformation aussehen? Das Wort Verhandlungsmacht ist ja schon gefallen. Ich glaube, Herr Paris hat es vorhin genannt. Da sehe ich eine gewisse Schwierigkeit, weil es müssen sich ja dann diejenigen, die noch Arbeit haben, ja, und diejenigen, die nur vom Grundeinkommen leben, sozusagen letztlich balgen politisch um die Höhe jeweils, und die das Grundeinkommen haben soll. Und natürlich auch schon ist die schwierige Frage, ja, wer ist der Träger sozusagen für die Einführung? Denn es muss ja irgendwo eine auf Mehrheitsentscheidung beruhende gesetzliche Regelung irgendwann mal geben. Das geht ja nicht anders. Und wie lässt sich das sozusagen realisieren? Wer führt sozusagen im Namen eines solchen entscheidenden Programms Wahlkämpfe? Und die Frage ist ja ganz schwer zu beantworten. Die wird auch noch schwieriger dadurch zu beantworten, wenn alle nämlich das bedingungslose Grundeinkommen bekommen, wofür ich also sehr bin, ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es sonst nicht greift, dann kann man natürlich, ist es schwierig, eine Parteiung zu erreichen. Also irgendwie müssten sozusagen ein Teil derjenigen, die das bedingungslose Grundeinkommen bekommen und sozusagen noch ein Arbeitseinkommen oder so, zusätzlich erwerben, die müssten sich sozusagen miteinander streiten, wobei immer die Schwierigkeit die ist, dass die Gruppe, ich mir vorstellen, dass die Gruppe derjenigen, die von Anfang an, von der Wiege bis zur Bahre, nur von dem bedingungslosen Grundeinkommen leben, diese Gruppe, für die das stabil ist, relativ klein sein wird. Ja? Also die Gruppe derjenigen, die hin und her wechseln, ja, wird größer sein. Ja? Und das wirft natürlich Folgeprobleme für sozusagen Parteienstreit aus, der aber irgendwo sich artikulieren muss, um die politische Transformation anzuleiten. Da sehe ich eine gewisse Schwierigkeit. Also, Herr Kollege, das deckt sich mit meinen Staatsbürgererfahrungen gar nicht, sondern das Grundeinkommen können Sie genauso einführen wie Hartz IV. Da brauchen Sie bloß eine Mehrheit im Parlament, können Sie ein Grundrecht draus machen, dann brauchen Sie 2/3. Und machen Sie sich mal über die Politiker keine Gedanken. Wenn die Politiker wissen, woher der Wind weht, und der kommt immer aus unseren Köpfen, ne? Dann sind die wie die Segler, dann setzen die ihre Segel. Ne? Also, und sie werden dann sich für das Parteiprogramm entscheiden, was am ehesten ihren Vorstellungen entspricht. Also da wird ein edler Wettstreit sein um die Gunst der Bürger. Aber ich glaube, die Frage von unserem Moderator hat noch eine andere Tendenz gehabt, wie man das abgrenzt. Also die Frage, wer in unserem, von den Menschen, die in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland leben, was für Leistungen in Anspruch nehmen kann und wer da ein Bürgerrecht hat und wer nur ein Aufenthaltsrecht hat und wer ein Arbeitsrecht hat und so weiter, die Frage müssen wir heute schon klären und das wird auch in Zukunft so sein. Dass wir uns immer klar machen müssen, wer gehört zu uns, wer gehört nur vorübergehend zu uns. Und wer gehört eigentlich nicht zu uns? Die müssen wir heute schon klären, das wird auch dann nicht anders sein. Sie scheinen sehr erfahrene Grundeinkommensdiskutanten zu sein oder Zuhörer von Diskussionen dazu. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Aber ich will dennoch gewissermaßen einen eher zynisch gearteten sozusagen eine eher zynisch geartete Rolle einnehmen und fragen, wieso soll ich mit meinen Steuern jemanden anderen finanzieren und lässt sich das überhaupt finanzieren? Naja, die Staatskasse, Sie sehen doch, was los ist. Woher soll das Geld kommen? Naja, also da haben wir jetzt eine ganz neue Baustelle. Das natürlich so ist, dass wir heute, ich habe das vorhin schon in meinen einleitenden Worten gesagt, wir haben das Problem, dass wir die Probleme von heute mit einem Steuersystem von gestern bewältigen wollen, was die Probleme von heute herbeigeführt hat. Soll ich nochmal wiederholen? Also, ja, das ist, Albert Einstein hat es ja schon aufgesetzt, den Grundsatz. Ne? Unser einkommensbasiertes Steuersystem, was aus der Selbstversorgerwirtschaft kommt, beschert uns die Probleme, die wir heute haben. Und wir versuchen mit diesem einkommensbasierten Steuersystem die Probleme zu lösen, die dadurch entstanden sind. Und schauen Sie mal, in der Fremdversorgungswirtschaft, das heißt, jeder von uns arbeitet für jemand anders, keiner von uns arbeitet für sich selbst, ist es natürlich ein Wahnsinn, dass man den Leistungsbeitrag besteuert. Also wir erleben, wenn wir beitragen wollen, erleben wir Progression. Wenn wir Leistung anderer in Anspruch nehmen, nämlich konsumieren, dann erleben wir ein Dutzend billiger. Genau das ist die Sache, die Realität auf den Kopf gestellt. Das war in der Selbstversorgungswirtschaft richtig. Der sich am besten selbst versorgen kann, soll auch am meisten dem anderen helfen, dem das nicht so gelingt. Aber das ist inzwischen anders. Jetzt müssen wir das Wertschöpfungsergebnis besteuern und das können wir nur mit einer Konsumsteuer. Die Konsumsteuer ist die Mehrwertsteuer, die leider verunglimpft worden ist, und zwar von den Grünen und den Roten, wieder besseren Wissens. Ne? Sonst wäre sie nicht auf 3% gekommen im Koalitionsvertrag. Ne? Kann man gut merken, das war verräterisch. Also, indem wir das gesamte Leistungsergebnis besteuern. Und das können wir nur mit der Konsumbesteuerung. Wer mehr konsumiert, zahlt mehr Steuer. Wer weniger konsumiert, zahlt weniger Steuer. Und die gesamte Wertschöpfungsbreite wird besteuert. Und nicht nur die Menschenarbeit. Unser Problem ist doch heute, dass wir fast ausschließlich die Menschenarbeit besteuern und dadurch auch die ganzen Arbeitsplätze uns verloren gehen. Das ist nicht das Problem der Globalisierung, sondern das Problem unseres Steuersystems. Das muss man wirklich mal durchdenken. Und dann kommt man da sehr schnell dahin. Das ist auch in der Wissenschaft teilweise gar nicht bestritten. Das müssen wir als Bürger aber umdenken. Und da wir immer noch meinen, dass sozusagen die Besteuerung des nominalen Einkommens die sozial gerechte wäre, kommen wir zu diesem Fehlverhalten. In Wirklichkeit kommt es noch nicht darauf an, was ich nominal für ein Einkommen habe, sondern was ich real für ein Einkommen habe. Und das reale Einkommen ist immer mein Konsum. Nämlich das ist das, was ich von anderen Menschen in Anspruch nehme. Das ist sehr schwer umzudenken, glauben Sie mir. Ich frage, ob wir überhaupt jetzt erweitern wollen. Ne? Könnten Sie noch einen Moment warten? Erstens frage ich mich, woher Sie das wissen. Also, wenn jemand Schwierigkeiten hat, sein Geld auszugeben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er investiert, dann tun andere konsumieren, oder er verschenkt es, dann tun auch andere konsumieren. Er kann es noch verbrennen, das geht auch. Aber das bringt nichts. Also, wissen Sie, Geld wird immer erst wirksam, wenn es konsumiert wird. Egal, was Sie mit Ihrem Geld machen, irgendjemand konsumiert immer. Und auch wenn Sie sparen, dann konsumiert jemand anders. Das muss man einfach mal denken können. Und wir sind immer sozusagen betäubt durch diesen Geldschleier. Und auch diese ständigen Unwahrhaftigkeiten, die man in der Gesellschaft hört, dass man sagt, ja, wir können keine Straßen bauen, weil wir sie nicht finanzieren können. Und gleichzeitig gehen Straßenbaufirmen Konkurs und entlassen Leute. Muss doch unwahrhaftig sein. Wahrhaftig wäre, wenn man sagen würde, wir können keine Straßen bauen, weil niemand da ist, der Straßen bauen kann. Und der Oswald Neil Bräuning, der hier in Frankfurt an der Georgenschule da gelehrt hat, der hat schon vor 40 oder 50 Jahren gesagt, alles, was produziert werden kann, ist auch finanzierbar. Vorausgesetzt, wir haben den ehrlichen Willen dazu, ich würde sagen, vorausgesetzt, man kann das denken. Noch ein Wort über Finanzierung. Ich habe schon früher zwei Arten von Finanzierung suggeriert. Ich bin eigentlich einverstanden mit Götz Werner, dass es vernünftig wäre, mehr mit einer Konsumsteuer zu finanzieren. klassisch, gewöhnlich gibt es ein linkser Argument gegen Konsumsteuer, nämlich, dass es regressiv ist, dass die Ärmeren eine größere Proportion ihres Einkommens bezahlen, wenn es eine Konsumsteuer ist und keine persönliche Steuer. Aber wie die Einkommenssteuer jetzt funktioniert, ist sie jedenfalls auch nicht mehr progressiv, ne, weil die reicheren Leute auch mehr Möglichkeiten haben, um einen Teil ihres Einkommens zu verstecken oder minder steuerhaft zu machen. Ich möchte noch eine andere Möglichkeit suggerieren. Das wäre eine Super-Tobin-Steuer. Aber nicht Tobin. Mit Tobin allein kann man nicht viel finanzieren. Was man damit finanzieren könnte, und das wäre vernünftig, wäre zum Beispiel einen großen Teil der Kosten der supranationalen Organisationen. Super-Tobin ist viel radikaler. Es wäre eine Steuer über alle Transaktionen, alle Zahlungen, alle elektronischen Zahlungen, auch intern, auch in einem Land, auch mit einem sehr kleinen Steuersatz, danke, auch mit einem sehr kleinen Steuersatz, 0,05 oder so, von jedem Transaktion könnte man fast so viel finanzieren als mit 20% von jedem Einkommen. So, wenn man zum Beispiel alle Bills, Euro, alle Geldscheine abschafft und nur mit Euro Münzen zahlen kann, dann wird die Mehrzahl aller Zahlungen elektronisch funktionieren, mit Karten und so weiter. Und auch jetzt ist das für alle möglich. Und man kann auch die Gesellschaft besser organisieren, sodass es auch für die Ärmere und die Ältere so funktionieren kann. Und dann in einem sehr kleinen Satz auf jeder elektronischen Rechnung könnte man auf einem sehr schmerzlose Weise eigentlich eine große Umverteilung finanzieren. Nur eine Möglichkeit, nicht für morgen, nicht für übermorgen, aber vielleicht etwas später. Herr Bobuba? Lassen Sie mich noch mal kurz auf Probleme zu sprechen kommen. Also zum einen, natürlich ist das Finanzierungsproblem lösbar. Es gibt noch eine andere, relativ plausible Argumentation dafür, dass übrigens nicht nur die Finanzierung eines Grundeinkommens, sondern die Finanzierung unseres Gemeinwesens überhaupt verstärkt durch Konsumsteuern in Angriff genommen werden muss. Und das ist vielleicht etwas prosaischer, aber wichtig, Sie haben in einer entgrenzten Welt Chancen, nachhaltig Steuern einzunehmen als Staat nur dann, wenn Sie eine Steuerquelle auftreiben können, die nicht davonlaufen kann. Ja, natürlich ist das die Konsumsteuer, beziehungsweise eine Steuerquelle, die nicht glaubhaft damit drohen kann, davon zu laufen. Das reicht nämlich. Das ist der eine Punkt. Ein weiterer Punkt ist, wir sollten unbedingt, wenn wir so diskutieren, das Verhältnis unserer Grundeinkommensidee zu dem bestehenden System sozialer Sicherung mit ins Auge fassen. Es macht einen extrem großen Unterschied, ob man ein Grundeinkommen versteht, in irgendeiner Art und Weise eingebaut in das bestehende System, oder ob man es sich als radikale Alternative vorstellt. Meine Damen und Herren, das ist so wichtig, unter anderem, weil man, je nachdem, wie man das denkt, vollkommen andere Bundesgenossen hat. die Idee, ein Grundeinkommen einzuführen und dafür so gut wie alle Sozialleistungen zu kassieren, das ist sozusagen FDP plus. Das kann man wollen, aber das soll man dann auch so sagen. In dem Moment aber, wo man ein Grundeinkommen einbaut in die bestehenden Systeme, hat man ganz andere Gewinner und Verlierer eines solchen Projekts, dafür aber auch andere Kosten und ein großer Vorteil fällt nicht mehr in dem Ausmaß an, nämlich die administrative Vereinfachung. Ein letzter Punkt, man sollte immer bedenken, dass ein Grundeinkommen insofern einen radikalen Politikwandel bedeutet und insofern eine Zumutung an professionelle Politiker, als damit das Ende der Stellvertreterpolitik eingeläutet wird. Ich weiß zwar nicht so ganz genau, was Lafontaine hinter der Bühne macht, aber vermutlich seine Identität pflegen und die aber nicht nur seine, besteht darin, Interessen, echte, eingebildete, was auch immer, andere Leute wahrzunehmen. Ein Grundeinkommen muss einen professionellen Politiker zutiefst verstören, weil es sozusagen auf dem Gebiet nach der Einführung für ihn nichts mehr zu tun gibt. Das muss man verstehen. Auf welchem Gebiet genau? Auf dem Gebiet der Sozialpolitik gibt es da nichts mehr zu tun. Es gibt keine Wahlgeschenke mehr. Ja, all das. Aber er kann für die Verdoppelung eintreten. Das ja, das kann man dann immer noch machen. Ja. Also ich habe schon Probleme mit der Konsumsteuer. Was Herr Paris eben gesagt hat über die Super-Tobin-Steuer, damit bin ich sehr einverstanden. Aber ich sehe da schon noch eine Differenz, Herr Werner, zur Konsumsteuer. Ich sehe bei der Konsumsteuer doch folgendes Problem, dass sozusagen das Geld, was sozusagen, oder wenn Kapitalbesitzer das gehackte Kapital reinvestieren, bezahlen sie keine Konsumsteuer, gewinnen aber enorm viel Macht und Einfluss kumulativ. Und das setzt sich fort. Also darin sehe ich schon ein Problem, wenn es nur bei der Konsumsteuer bliebe. Bei der Super-Tobin-Steuer würde das mit abgedeckt sein. Das ist schon, glaube ich, ein großer Unterschied. Ja. Also mit Verlaub, Herr Kollege, das ist ein Ammenmärchen. Also die Menschen, die Kapital einsetzen, die setzen nie ihr eigenes Kapital ein, sondern immer das Kapital von Ihnen, was Sie sparen. Ne? Ja, Sie sind die Heuschreckennahrung. Das muss ich mal sagen. Nein, das tut es ja dann auch. Glauben Sie doch ja nicht, dass die ganzen Leute, die Kapitalverschiebung machen, die setzen ihr Geld ein, was sie sparen, weil sie kein Grundeinkommen in Aussicht haben in ihrem Alter. Das ist doch das Problem. Dadurch, dass wir sparen doch nur wegen dem Sicherheits... Denkt daran, schaff Vorrat an. Ne? Wegen der mangelnden Sicherheit. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie ein Grundeinkommen hätten, von 1.000 Euro zum Beispiel monatlich und Ihr Lebenspartner auch und so weiter... Wie viele Sparverträge Sie absagen würden, ne? Wie Sie ganz anders Vorsorge machen würden. Dass sich das Geld so staut, das liegt doch, dass uns auch permanent eingeredet wird, die Renten sind unsicher. Jetzt erklär mir doch mal einer hier in dem Saal, wieso die Renten unsicher sein sollen, wenn wir ertrinken in Ware. Ne? Wir denken uns arm im Überfluss. Ne? Und dieses Geld, was uns so ärgert, ne? Was heute so nett mit Heuschrecken bezeichnet wird, das stammt von uns. Das stammt von uns. Leute, die was vorhaben, haben immer zu wenig Geld. Ich habe noch nie zu viel Geld gehabt, also was der Kollege vorhin gesagt hat, das ist eine totale Umdrehung der Mittel. Wenn Sie Unternehmer sind, haben Sie nie genug Geld. Und wenn Sie meine Schulden haben wollen, kriegen Sie gleich nachher abgetreten. Ne? Da fallen sie um, wenn sie es hören, wie viel das ist. Ne? Also, aber dieses Geld, was da so vagabundiert und sein Unwesen treibt, das sind unsere Spargelder, das sind ihre Lebensversicherungsbeiträge und ihre ganzen Versicherungsbeiträge etc. Warum machen wir das? Weil wir die Zukunft immer unsicher ist. Und das würde das Grundeinkommen, wenn Sie da sich mal reinträumen, dramatisch verändern. Stellen Sie sich mal vor, Sie treffen einen Bettler auf der Kaiserstraße hier in Frankfurt mit Grundeinkommen. Ja, also völlig andere. Der kann ja weiter betteln, habe ich nichts dagegen zu sagen. Aber der hat ein Grundeinkommen. Gut, noch eine Frage von meiner Seite. Um dann also die Diskussion auch zu erweitern. Vielleicht ist ja nicht ganz unwichtig, oder vielleicht ist das eine falsche Einschätzung, Es ist doch interessant, dass momentan das Grundeinkommen in der deutschen Öffentlichkeit und nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit natürlich, also doch recht großes Interesse erfährt, Konjunktur. Vergleichsweise. Konjunktur. Ja. Aber erst nun, seit kürzesten. Es hat ja unglaublich lange Anlaufzeit. Ja. Meine Frage ist nun, es hat ja nun, die Idee des Grundeinkommens ist in Varianten früher ja schon mal aufgetaucht. Was ist früher anders gelaufen, sodass das gewissermaßen eher wieder versandet ist? Und also mit welchem kann man da etwas ableiten für die Situation heute und worauf man dann achten muss? Sind die Argumente einfach besser? Ja, ich denke, dass das auf ein Feld führt, auf dem auch die Bedingungen und Faktoren zu analysieren sind, die bei der Transformation, bei der politischen, bei dem Versuch der politischen Realisierung zu beachten sind. Also ich denke, dass der Hauptfaktor, darüber haben wir ja heute Nachmittag in dem Workshop auch schon gesprochen, ist gewissermaßen das verinnerlichte, tief eingewurzelte Arbeitsethos in der sozusagen tradierten Form kommt zugleich einem Tabu gleich, aus dem heraus sozusagen nach dem alten Thessaloniker-Spruch, den Sie alle kennen, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das ist ja eine Lesart dieses Arbeitsethos und das ist so tief eingewurzelt, dass das also geradezu eine Art Schnappreaktion ist, sobald vom bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen wird. Und das hat lange gedauert. Ich denke, dass Ihre Kampagne in den Tageszeitungen, wann war das jetzt, vor 3 oder 4 Monaten oder einem halben Jahr? Ja, dass das, oder ja, so lange schon her, ja, dass das in Deutschland für die Diskussion und das Stern-Interview ganz wichtig war. Aber da kommen wir auf die Medien, die natürlich bei der Transformation eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und warum ist das so wichtig gewesen? Ja, weil für die Medien ein Unternehmer, der gleichzeitig noch sehr erfolgreich ist und den Eindruck macht, dass er reich ist, dass der sich sozusagen, für so etwas einsetzt, das ist natürlich sozusagen für die Medien also geradezu sensationell und entsprechend wird das, ich werde das ja morgen analysieren, die Talkshow, in der Sie aufgetreten sind, die erste große bei Maischberger und da kann man sehr schön sehen, was da alles so gelaufen ist. Ja. Ich tue Ihnen doch mal die Biografie noch ein bisschen schildern, was er eben gerade gesagt hat. Also der Ausgangspunkt war im März 2005 das Interview in Brand 1. Brand 1 ist die Chefredakteurin, die Gabriele Fischer, die war früher stellvertretende Chefredakteurin bei Manager Magazin. Ich kenne die Dame schon ziemlich lang. Und seit dem Jahr 1999 rede ich an die Frau Fischer hin, immer wenn ich das sehe, so 2-3 Mal im Jahr, sage ich ihr, Frau Fischer, Konsumsteuer, Grundeinkommen. Also und dann sagt sie immer, Utopie ist nicht durchführbar, gar nichts. Also immer wieder, dann hatte ich sie im Frühjahr 2005, eben kurz vor diesem Interview, hatte ich sie eingeladen, bei meinen Studentenvortrag zu halten, habe ich sie anschließend nach Hause gefahren, ins Hotel gefahren und da erzählt sie mir irgendjemand, der hätte da wieder einen tollen Vorschlag gemacht mit Steuern und so weiter. Da habe ich gesagt, Frau Fischer, habe Ihnen doch das schon seit 5 Jahren gesagt, das geht so überhaupt nicht, sondern wir müssen umdenken auf Konsumsteuer. Ja, und dann waren wir am Hotel, sie ist ausgestiegen. 3 Tage später ruft sie mit dem Telefon an und sagt, Herr Werner, da müssen wir ein Interview machen. So lange hat es gedauert, verstehen Sie? Also man muss auch einfach wissen, dass, wie hat der Victor Hugo gesagt, keine Idee ist so stark, wie deren Zeit gekommen ist, so ungefähr, ne? Die Sachen haben auch ihren Kairos. Ne? Und schauen Sie mal, wenn Sie den Wahlkampf nehmen, den letzten Bundestagswahlkampf, da hat doch jede Partei die gleiche Parole gehabt. Das ist doch eigentlich schon verdächtig. Ne? Und wenn im Dezember der Stuttgarter Oberbürgermeister, also nach der Bundestagswahl, mich anruft und sagt, Herr Werner, kommst doch mal nach Stuttgart ins Rathaus und erklären Sie mir mal Ihre Idee mit dem Grundeinkommen. Nämlich, eins ist mir jetzt klar geworden, dieses ganze Gerede, war ein paar Wochen nach der Bundestagswahl, das ganze Gerede mit Wachstum und Arbeitsplätzen, das ist hinter uns. Die Arbeitsplätze, die jetzt im Neckarraum verloren gehen, die kommen nicht mehr wieder. sagt der Stuttgarter Oberbürgermeister. Das war nicht der von Chemnitz oder von Gelsenkirchen oder von Cottbus. Ne? Das war der von Stuttgart. Das wäre noch überhaupt nicht möglich gewesen vor 10 Jahren. Also ich denke, dass die Menschen jetzt erleben, die Parolen, dass die nicht mehr ziehen und dass sie einfach in ihrer individuellen Arbeitsplatzsituation erleben. Ne? Jetzt frage ich Sie mal, wer von Ihnen macht denn seine Bankgeschäfte via Internet auf seinem Konto? Heben Sie mal die Hand hoch. Ja, gucken Sie mal. Alles Arbeitsplatzvernichter. Und fragen Sie mal, jetzt mal ernsthaft, ich will damit was deutlich machen, fragen Sie mal einen Banker, ob er sich das vor 10 Jahren hätte vorstellen können. Und jeden Banker, den ich bisher gefragt habe, sagt er, unvorstellbar. Hätten wir uns nie gedacht, dass die Kunden via Internet ihre Bankgeschäfte auf dem Bankkonto selbst machen. Und jetzt waren das hier schon 2/3 der Leute, haben die Hände hochgehoben. Da sehen Sie, wie die Produktivitätsentwicklung exponentiell ist. Und das kommt jetzt richtig, glauben Sie mir, das kommt jetzt richtig durch. Und auch wir bei DM, muss ich Ihnen sagen, wir hätten uns nicht vorstellen können vor 20 Jahren, dass wir mal in der Weise produktiv arbeiten können wie heute. Das sehen Sie an den günstigen Preisen bei uns. Kann ich auch sagen. Leider gucken wir auch schon. Ja, kurz über diese... Über dieselbe Fragen im internationalen Kontext. Ich glaube, dass es auch individuelle, konjunkturelle Elemente gibt. Man braucht, um die Diskussion wirklich einen Impuls zu geben, man braucht charismatische Leute wie Herr Werner, die man auch in anderen Ländern zuweilen gibt. Zum Beispiel der belgische Äquivalent von Gert Werner ist ein Industriell, der Roland du Châtelet heißt, vielleicht haben Sie ihn. Und vor 6 Jahren hatte er die Idee, dass die Lösung für unsere Gesellschaft darin besteht, ein Grundeinkommen mit einer Konsumsteuer zu kombinieren. Er hat seine 4 Kinder zusammen zu sich gerufen und gesagt, was mache ich? Kaufe ich einen Yacht, ein Schiff, oder gründe ich eine Partei mit als Ziel, ein Grundeinkommen einzuführen. Seine Präferenz war für die Partei und die Kinder, sagt er, haben gesagt, okay, Fatih. So hat er eine Partei gegründet, Vivant, die dann 2% der Stimmen bekommen hat und ziemlich viel Geld gekostet hat. Jetzt hat er eine Kartellpartei gebildet mit dem ersten Minister. Das meist spektakuläre Beispiel einer charismatischen Figur ist in Brasilien, wo Senator Suplicy, die nennt wahrscheinlich von einigen von Ihnen gekannt ist, Senator Suplicy, Mitgründer der PT mit Lula, auch ein Ökonom, PhD von Amerika, hat seit 10 Jahren Kampagne geführt für ein Grundeinkommen und zu meiner Überraschung in 2004, Januar 2004, bin ich zu Brasilia gegangen, wann Lula, Präsident Lula, dann ein Gesetz eingeführt hat, unterzeichnet hat, mit als Artikel 1 Grundeinkommen für alle Brasilier, aber in Artikel 4 sagt es, dass man mit den Ärmsten anfängt, was natürlich vernünftig ist, in Brasilien, aber da gibt es auch, weil es eine charismatische Figur, auch mit sehr populär in Brasilien, eine charismatische Figur, die dann die Gelegenheit und die strukturellen Probleme benutzt hat, um ein innovatives Vorschlag zu machen. Aber es gibt natürlich mehr strukturelle Konjunkturen, zum Beispiel jetzt in Japan, ist das Interesse für das Grundeinkommen gekommen von Vorschlägen von der Regierung, Koizumi-Regierung, die sehr neoliberale Alternative sind für ein System, das jetzt nicht gut funktioniert. Und die Leute an der Linke sind davon bewusst, dass man etwas machen kann, das nicht neoliberal sein soll, aber das auch nicht das Status quo verteidigen soll. Und auch in Deutschland ist es deutlich, dass Hartz IV eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, um solche Vorschläge auch politisch plausibel zu machen. Sie hatten sich gemeldet, links. Könnten Sie sehr laut sprechen, bitte? Ja, ich kann es Ihnen ganz leicht beantworten. Schauen Sie, durch das bedingungslose, wenn man das jetzt ökonomisch anschaut, dann wirkt ja das bedingungslose Grundeinkommen substitutiv. Ne? Das wird von allem dem, was Sie bisher bekommen, wird es sozusagen mit verrechnet. Ob das die Rente ist oder ob das Kindergeld ist oder ob das auch Ihr Einkommen ist. Und dadurch wird die Arbeit subventioniert. Das heißt, wir können uns dann die Arbeit im sozialen Bereich leisten. Das ist doch der Punkt. Die Arbeit wird auf die Weise subventioniert. Und dadurch können Menschen, die heute gar nicht im sozialen Bereich tätig werden können, weil sie sich das nicht erlauben können mit dem, was da bezahlt wird, oder weil wir glauben, in den Altersheimen, Krankenhäusern, Kindergärten etc. können wir die Menschen nicht einstellen. Das ist überall Arbeitsknappheit. Überall. Da haben wir einen riesen Mangel, einen enormen Mangel. Und der Wohlstand einer Gesellschaft fängt bekanntlich im Kinderzimmer an, ne? Im Kindergarten und in der Schule. Nein, schauen Sie mal, wenn Sie die Arbeit entlasten und subventionieren, dann kriegt doch das eine enorme Prosperität. Das kommt auf Ihre Leistung an, ne? Was die Gemeinschaft bereit ist, Ihnen zu geben. Das wird immer so bleiben. Die Menschen sind eben, was die Fähigkeiten anbetrifft, nicht gleich. Der Herr im weißen Hemd, ja. Das ist ein weites Feld. Zum einen, ich bin mit dem Begriff passiver Sozialstaat nicht sehr, ich mag den nicht. Man muss sehr genau hingucken, was da gemeint ist. Wenn gemeint ist, dass das Vergeben von Geld an und für sich passiv hält, und so wird das oft verwendet, so kann man... Was ist denn das? Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Geldtransfers, ein gewisses Maß an materieller Entlastung kann sehr aktivierend wirken. Das ist ja die Idee eines Grundeinkommens. Passivierend wirkt nicht der Sozialstaat an sich, die Geldvergabe, sondern die restriktiven Bedingungen, unter denen man es bekommt. So viel vorweg. Worauf man gucken kann? Ich denke auf zweierlei. Einerseits auf solche Sozialleistungen, die nicht mit Arbeitsverpflichtungen oder, sagen wir mal, mit der Nötigung dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, verbunden sind. Ich denke, dass in den letzten Jahren einiges in der Familienpolitik passiert ist, was natürlich kein Grundeinkommen ist, was aber man sozusagen als eine Art verpuppten ersten Ansatz begreifen könnte. Das ist das eine. Und das zweite ist, man sollte die Fantasie der Menschen, ihr Einkommen zu erzielen, nicht unterschätzen. Nicht alles auf dem Gebiet, was da passiert, ist legal, aber das spielt unter dem Gesichtspunkt nicht ganz die Rolle. Ich denke, dass Kombinationen von Sozialtransfers und Arbeitseinkommen, auch wenn das nicht immer völlig erlaubt ist, zum Teil stattfinden, und das ist auch gut so. Das sind sozusagen Vorwegnahmen von Grundeinkommenselementen, die ich für ermutigend und ausbaufähig halte. Alles klar. Können Sie Ihre Frage zuspitzen? Jetzt an eine Grenze stößt, einfach auf Alles klar, ich glaube, we got it. Okay. Ja, also ich würde das in einer Hinsicht bezweifeln, der Produktivitätsfortschritt, ich glaube, das kann nicht strittig sein. Und die These, der Produktivitätsstand hat das schon immer erlaubt, das halte ich schlicht für, Ihre These, der Produktivitätsstand wäre schon immer geeignet gewesen, das ein bedingungsloses Grundeinkommen anzuführen, das würde ich schlicht bezweifeln. Also ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den vorhin Herr Wobrowa erwähnt hat, der mir sehr wichtig erscheint. Wenn das als ein Implikat dieses Modells, wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wäre, dann hätte das, Sie haben ja vorhin auch in Ihrem Vortrag unterschieden zwischen einem Modell, einer Argumentation für das bedingungslose Grundeinkommen gewissermaßen aus der Sicht der Wissenschaftler, ja, und sozusagen aus der Sicht der Praxis selbst, in dem das bedingungslose Grundeinkommen selbst nochmal wiederum ein Faktor des sozialen Wandels wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kann sich nämlich leicht vorstellen, also Sie haben vorhin gesagt, die Politiker werden dann gewissermaßen tätigkeitslos, das ist sicher übertrieben, aber sie müssten sozusagen eine ganz andere Form sozusagen des politischen Diskurses initiieren und darin hätte sozusagen die Bevölkerung wieder einen anderen Stellenwert in einer, wenn man so will, autonomen politischen Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, die jetzt aufgrund dieser Verkopplung von Interessenpolitik und Medien ja im Grunde genommen durch die Medien destruiert wird. Das ist ja nur eine Scheinöffentlichkeit. Ja? Sozusagen also Stichwort Sabine Christiansen und ihre Fernsehgemeinde. Das ist ja nichts anderes als ein, wenn man so will, kulturindustrieller Gottesdienst. Ja? Also ich denke, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne auf einen Punkt bei Ihnen noch eingehen. Also kategorial ist das ja interessant, weil Sie das mit der Muße eingeführt haben und so ein bisschen, glaube ich, dem einen elitären Touch geben wollten. Ich sehe das etwas anders. Solange sozusagen Sie die Transferleistungen mit haben, die an die Arbeitsverpflichtung zumindest kategorial gebunden bleiben, leben Sie in der alten, sozusagen jetzt kultursoziologisch gesehen, in der alten Dichotomie von Arbeit und Freizeit. Und das ist sozusagen gleichermaßen der Entfremdung unterworfen. Muße ist genau die Sphäre, in der sozusagen produziert wird ohne Fremdbestimmtheit. Ja? Das heißt, es ist eben nicht Freizeit. Ja? Also Sie können es auch elitär ausdrücken, das bedeutet die Demokratisierung des geistesaristokratischen Prinzips. Ja? Also sozusagen jeder kann sich dann dem widmen. Ja. Herr Kollege, genau. Über die Höhe sind wir uns nicht einig. Über die Höhe sind wir uns nicht einig. Ja, Sie haben Gott sei Dank einen Denkfehler, ja. Klären auch gleich auf. Also, bitte gehen Sie mal davon aus, dass alle Steuern, Gebühren, Abgaben und was wir heute bezahlen, also alles, was sozusagen gemeinschaftlich finanziert werden muss, dass das heute schon in den Preisen drin steckt. Nur auf sehr verschlungene Weise. Und auf eine Weise, die unsere Produktivität enorm stört. Die Investitionsentscheidungen verformt und so weiter und so weiter. Das ist es. Also, aber alle Steuern wandern in die Preise. Sie zahlen keine Steuern und ich zahle auch keine Steuern. Wenn Sie Angestellter sind, zahlt die Steuern Ihre Firma Und ich als Unternehmer, ich verkalkuliere meine Steuern. Die Preise, die Steuern gehen immer in die Preise. Und wenn das nicht mehr gelingt, dann macht das Unternehmen Verlust. Und wenn das Unternehmen Verlust macht, dann zahlt es auch keine Steuern. Das ist die Empirie dafür. Also, und jetzt wird ja nichts anderes gemacht, als dass diese einkommensbasierten Steuern die Initiative hemmen und Investitionsentscheidungen verformen und die dazu führt, dass das Steuersubjekt verschwindet, ja, dass diese Steuern reduziert werden und adäquat dazu wird die Mehrwertsteuer erhöht. Das ist nur ein Austausch. Dadurch wird die Sache überhaupt nicht teuer. Wenn wir gleichzeitig ein Grundeinkommen einführen und das Grundeinkommen dann auch über die Konsumsteuer finanzieren, dann senken sich ja die Arbeitskosten, nämlich die Löhne und alles, das senkt sich ja. Und es wird wieder ersetzt durch die Konsumsteuer. Und deswegen kann man das nicht von heute auf morgen einführen, sondern kann es nur in einem langfristigen Prozess, man sollte morgen anfangen, aber man kann es in einem langfristigen Prozess nur einführen, wenn Sie jedes Jahr zum Beispiel 1-2 Prozentpunkte Mehrwertsteuer draufnehmen, dann sind es ja in 20 Jahren eine ganze Menge. Und gleichzeitig können Sie all die anderen Steuern, die ja immer noch nach der Methode von Colbert, dem Finanzminister von Ludwig XIV., erhoben werden, nämlich nach dem Motto, Steuereintreibung heißt eine Gans rupfen, ohne dass man es merkt. Ohne dass sie schreit, so heißt es. Eine Gans rupfen, ohne dass sie schreit. Das ist ja nichts anderes, als dass die Staatsquote, die heute schon in allen Preisen drin sein muss, dass die dann als Mehrwertsteuer transparent und auch von jedem Bürger beurteilbar erhoben wird. Kommt so, nur mehr Transparenz rein und die ganzen negativen Wirkungen des einkommensbasierten Steuersystems verschwinden. So, wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich habe jetzt ungefähr 13, 14 Leute noch auf der Redeliste und angesichts einer durchschnittlichen Beantwortungsdauer von mindestens wenigen Minuten würden wir auch so noch eine Weile hier sein. Ich schlage dementsprechend vor, die Redeliste zu schließen und es bei diesen Fragen zu belassen. Ich hoffe, die werden im Wesentlichen das abdecken, was Sie sonst gefragt hätten. Herr Obermann. Ja, ich habe noch eine Frage zu Herrn Werner. Also, wir haben vorhin gesagt, also wie das zu verstehen ist, Sie haben etwas sehr schnell und salopp gesagt, es wird dann nicht mehr das Einkommen, sondern die Arbeit subventioniert und dadurch wird zum Beispiel das, was Sie Kulturarbeit oder Initiative weckende Arbeit immer nennen, ermöglicht. Das müssten Sie uns schon noch etwas deutlicher zeigen in der Ableitung, wie das gehen soll. Ja? Intuitiv leuchtet mir die These erstmal überhaupt nicht ein. Also wenn Sie heute zum Beispiel unzufrieden sind mit Ihrem Arbeitsplatz, gibt es ja wahrscheinlich ein paar hier, ne? Und lieber was anderes machen würden und Sie haben jetzt sozusagen kein Grundeinkommen, dann stellen Sie ja Ihr ganzes Einkommen in Frage, wenn Sie da kündigen. Wenn jetzt von Ihren 3.000 Euro Einkommen, was Sie dort haben, wenn da 1.500 Euro Grundeinkommen wäre, dann stellen Sie nur die Hälfte in Frage. Da haben Sie doch viel mehr Freiheit, das zu ändern und sich einer anderen Arbeit zu wenden. Jemand, der Sie einstellt, der muss Ihnen keine 3.000 Euro bezahlen, sondern nur 1.500, weil Sie ja schon 1.500 haben. Wissen Sie, dadurch, dass der Sockel der Grundbedürfnisse, der Grundsicherung schon von der Gemeinschaft finanziert ist, wird die Arbeit viel flexibler. Und wenn Sie das haben als Sicherheit, dann wird Deutschland wird ein Arbeitsparadies. Genauso wie es mit Einkommen, mit der Umsteuerung auf Konsumsteuer ein Investitionsparadies wird. Und dann gibt es keine Schwarzarbeit mehr, dann gibt es keine Steuerflucht mehr und so weiter und so weiter. Ja, aber jetzt sehe ich doch da auch ein gedankliches Problem. Denn Sie haben jetzt implizite behauptet und das mit substitutiv gemeint, dass das bedingungslose Einkommen, sozusagen, dass Sie erhalten mit dem Arbeitslohn, den Sie normalerweise für die von Ihnen verrichtete Arbeit zu erhalten hätten, verrechnet wird. Ja, Moment, das ist aber ein ganz anderes Modell. Das ist dann nicht mehr das Modell, Sie bekommen ein bedingungsloses Grundeinkommen, egal was Sie machen, und Sie bekommen sozusagen den normalen Arbeitslohn dazu. Und dann wird das nämlich nicht substitutiv behandelt, sondern dann wird das sozusagen unabhängig voneinander aufeinander addiert. Nur in dem Moment der Einführung, ne? Also wenn am 1. Januar das Grundeinkommen eingeführt werden würde und Sie haben 3.000 Euro Einkommen und es hat 1.000 Euro, dann kriegen Sie nur noch 2, nämlich 1.000 haben Sie vorher. Aber dann ist es anschließend wieder freie Vereinbarung. Ist doch klar, also Entschuldigung, die Wirtschaft ist ja, oder die Gemeinschaft ist ja keine Kuh, die im Himmel genährt wird und auf Erden gemolken, ne? Also ja, aber das Transfergrenzenmodell, was Herr Pelzer und Frau Fischer entwickelt haben, das ist eben ganz anders in der Logik. Ja? Ja, das da, ist auch nicht finanzierbar. Moment. Nein, da, ich meine, das, darin wird ganz strikte sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen und ein zusätzliches eventuelles Arbeitseinkommen getrennt. Also bleibt auch getrennt. Ja, Moment. Sie haben jetzt eben gesagt, wenn Sie 3.000 verdienen, dann werden 1.000 und Sie verlieren Ihren Arbeitsplatz, dann behalten Sie davon 1.500 als bedingungsloses Grundeinkommen. Das heißt, in dem Transfergrenzenmodell ist es so, würden wir mit den Zahlen rechnen, Sie hätten 1.500 und es würden sozusagen von Steuer 1, also sagen wir mal 50% des zusätzlich Verdienten abgeführt werden, sozusagen gewissermaßen als Rückzahlung des empfangenen bedingungslosen Grundeinkommens, dann sind Sie Nettobezieher bis zur Transfergrenze 3.000, dann haben Sie die Hälfte davon 50% abgezogen, haben aber im Portemonnaie 3.000 und das, was dann darüber verdient wird, das wäre nach Steuer 2 sozusagen würde einer progressiven Einkommensteuer oder wie auch immer weiterhin unterzogen werden. Das ist dann ein ganz anderes Modell als das, was Sie vorschlagen. Darf ich das kurz versuchen zu verdeutlichen. Ich glaube, was wirklich sehr, sehr wichtig ist in der Grundeinkommendiskussion, ist, dass der Effekt auf die Löhne nicht homogen ist und dass es ein großer Unterschied, zentral für die Argumentation für das Grundeinkommen, dass es ein großer Unterschied gibt zwischen Arbeiten, so Jobs, die in sich selbst ganz uninteressant sind, lousy Jobs wie McDonald's und so weiter. Und diese Jobs, wie man das auch am Anfang finanziert, im Arbeitsmarktgleichgewicht natürlich teurer werden wird. Es wird schwieriger werden, Leute zu finden, um diese Jobs zu erfüllen. Wenn man diese Jobs dann nicht verbessert, wie Herr Werner früher gesagt hat, man kann die verbessern oder ergänzen durch Maschinen, aber wenn man das nicht macht, werden diese Jobs teurer werden, nicht billiger. Aber dann gibt es andere Jobs, die jetzt nicht existieren, nicht möglich sein, weil sie zu teuer wären, aber die in sich selbst interessant sein oder befriedigend oder die viel Ausbildungsmöglichkeiten enthalten oder die viel Möglichkeiten geben für weitere Promotion, und diese Jobs werden billiger werden. Und dadurch Grundeinkommen ist auch eine Weise, um das humane Kapital zu vergrößern, weil die Jobs, worin man sich weiter ausbilden kann, diese Jobs werden billiger und darum auch möglicher werden als die anderen Jobs, die dann verschwinden werden oder teurer werden. Ich würde jetzt gerne ein paar Fragen bündeln, weil es einfach sonst wohl zu lange dauert. Ich darf zunächst die Dame in einem rosa Hemd einladen und dann den Herrn in... Wo ist er? Ich finde ihn gleich. Hier. Bitte. Thank you. Also mit einem Satz gesagt, was Sie eigentlich befürchten ist, dass die Einführung eines Grundeinkommens einen einmaligen Inflationsschub ergäbe, so dass unterm Strich es genauso aussieht wie vorher. Warum sollte es einen solchen Inflationsschub geben? Ja, natürlich. Ach. Naja. Aber sie haben ja nicht mehr Geld. Also Unternehmen darf uns nicht verdenken, haben eigentlich immer eine gewisse Neigung, mehr also Preise zu verlangen. Und man muss ja Preise nicht nur verlangen, man muss sie auch bekommen. Und das ist nicht so leicht. Warum sollten in der Gesamtsumme der Konsumentinnen und Konsumenten der Gesellschaft die Menschen bereit sein, höhere Preise einfach hinzunehmen? Im Übrigen, ich bin ziemlich sicher, dass Aldi und Lidl gemeinsam Metro gehören. Das ist also noch viel beunruhigender. Aber Leute, es ist Unsinn anzunehmen, dass die gesamten Konsumausgaben bei irgendwelchen Einzelhandelsketten hängen bleiben. Himmel, davon leben wieder Menschen. Also so viel Kreislaufdenken. Man soll sich wirklich nicht darüber bekümmern, dass unser Geld, das wir zum Gemüsehändler tragen, ausschließlich beim Gemüsehändler hängen bleibt und auch nicht ausschließlich beim DM-Markt und nicht ausschließlich bei Schlecker. Gut, zunächst der Herr in Grau hier vorn, dann der Herr mit dem roten Hemd hinter der Kamera und dann darf ich Sie bitten. Ja, bitte. Das ist der Skandal. Also wie die Leute schikaniert werden, was man da versucht seitens der Behörde, also auch zum Beispiel, ja, ja. Das ist ja. Aber schauen Sie mal, genau deswegen soll doch das Grundeinkommen bedingungslos sein. Das ist genau der Punkt, deswegen bedingungslos. Gut. Deswegen brauchen wir das bedingungslose Grundeinkommen. So. Bitte. Nein, der Herr im roten Hemd hinter Ihnen. Sie sind ziemlich weit hinten. Ich meine, sowohl hier bei uns aus dem sozialen Bewegung heraus ist es eine Frage des existenziellen Kampfes. Das heißt, viele Menschen fallen immer mehr raus, sodass sie keine existenzielle Grundlage mehr haben. Richtig. Wenn wir als globalisierungskritische Bewegung das international anschauen, ich komme jetzt gerade von Südafrika, wo die gleiche Diskussion geführt wird, natürlich unter ganz anderen Bedingungen, dann ist es die Frage, ob die Menschen da überleben oder nicht. Es ist also sehr viel dramatischer. Aber auch bei uns ist die grundsätzliche Frage, und da müssen wir uns schon mal irgendwie politisch auch entscheiden, zu einem Grundsatz diskutieren, ob wir das ernst nehmen. Wollen wir eine Gesellschaft haben, wo Menschen, deren Existenz nur dann eine Berechtigung erhält, wenn aus ihnen profitabel irgendwie ein Arbeitsansatz erfolgen kann, weil sie sonst keine Einnahmequelle haben, wie das momentan bei uns ist und wie sukzessive das abgebaut wird? Oder wollen wir einen Menschen, weil er geboren ist, die Existenzberechtigung erstmal grundsätzlich zuerkennen und dann überlegen, wie können wir das herstellen, dass er existieren kann? Wenn wir das international anschauen, ist die Situation sehr dramatisch geworden. Wir haben weltweit über 200 Millionen Menschen, die am Hunger leiden und so stark am Hunger leiden, dass sie nicht mal an den Gesellschaften überhaupt mehr teilnehmen können, dass sie sterben. Deswegen gibt es dieses Minimal-Income-Programm, Food-Minimal-Income-Programm mit 3 Mahlzeiten am Tag. Können Sie sich bitte kurz fassen? Nee, ich möchte bloß 2 Punkte machen. Das heißt, auf der einen Seite die existenzielle Frage stellen und die andere Frage ist, ist das zu bewerkstelligen? Und das eine ist, bei diesem Minimal-Food-Programm zum Beispiel, würde das bedeuten, dass 1% des Bruttosozialproduktes ausreichen würde, dass jeder Mensch auf der Welt 3 Mahlzeiten sofort heute bekommen könnte. Und die Länder in dieser Region müssten 0,27% des Bruttosozialprodukts zahlen. Es ist eigentlich nur eine Frage des politischen Willens. Punkt 1. Punkt 2, bei uns ist es grundsätzlich auch möglich, weil es gibt materielle Grundlagen, gibt es auf der Welt genug. Das ist eine der Grundlagen, warum wir unsere Aktionsgemeinschaft genug für alle bezeichnen, weil wir sagen, es gibt genug materielle Güter heute schon auf der Welt, dass wir alle Menschen so versorgen können, dass sie voll partizipieren können an dem gesellschaftlichen Leben. Ich glaube, es ist hinreichend klar geworden. Der dritte Punkt ist... Ja, wir hatten aber nur 2 Minuten. Darf ich Sie daran erinnern und dann den nächsten weitergeben, denn wir haben einfach extrem wenig Zeit. Es tut mir furchtbar leid. Bitte. Kurz reagieren auf ihn. Gut, go ahead. Okay. Anstieg für Grundeinkommen in Hartz IV nur als Reaktion natürlich, nur als Alternative. Es ist ein Impuls, wie die Koizumi Vorschläge in Japan eigentlich, dann sie bieten eine Lösung, eine neoliberale oder eine Workfare gerichtete Lösung für Probleme, die existieren, die verbunden sind mit dem passiven Wohlfahrt, dem traditionellen Wohlfahrtsstaat. So, Anstieg nur im Sinne, dass es ein Impuls ist, um etwas vorzuschlagen, die nicht nur defensiv ist, nicht nur das Status quo verteidigt. Wie geändert? Geändert ich glaube, nicht durch zu sagen, wir wollen alles ergänzen und das Grundeinkommen als einziges Element des Wohlfahrtsstaats vorschlagen. Das wäre sinnlos. Das wäre sinnlos, weil es die Sicherheit der Leute gefährden würde. Aber was wir brauchen, ist ein Sockel. Ein Sockel in der Form ein Grundeinkommen. Und das ist natürlich kompatibel mit den anderen Elementen des Systems, auch mit den Versicherungselementen. Es ist keine Ergänzung der Bismarckschen Wohlfahrtsstaats, soziale Versicherungselement, aber es soll es möglich machen, für diese Versicherungselemente, soziale, verpflichtete soziale Sicherungselemente, um besser zu funktionieren. Und ähnlich, das leistet drittens in den nächsten 10 Jahren. Sicherlich, wenn man das will und wenn man so die verschiedenen Komponenten, die notwendig sind, um etwas zu ändern, miteinander verbindet. Eine Vision, aber nicht nur eine Vision, auch Vorschläge, die ein Grundeinkommen in dem heutigen System, Steuer- und Transfersystem einschließt, also introduces, einführt, und ohne große Gefährdungen der Sicherheit der Leute, was immer sehr wichtig ist, so, und was man natürlich auch braucht, ist Leute wie Sie, die sagen, die heutige Situation ist nicht unmöglich. Für viele Leute bedeutet das ein unmögliches Leben. Und wenn alle Folgen von Hartz IV oder ähnlichen Maßnahmen gefühlt werden, wir das noch deutlicher sagen. Man braucht diese Koalition von Visionären, von Thinkers, Leute, die und dann von Body Kickers, Leute, die dann sagen, die heutige Situation ist unmöglich, wir sollen dringlich etwas ändern. Und wenn es diese Koalition gibt, dann braucht man kein 10 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre, nicht übermorgen, vielleicht 2 Jahre. So, darf ich die nächsten 4 Beiträge sammeln? Der Herr in dem blauen Hemd, dann die Dame in dem, ja, ich habe einige Ansprüche. Eine Sekunde, ich will zunächst die Reihenfolge und dann... Ja, mir fehlt noch einer. Entschuldigung. Gut, ich finde gleich. Bitte. Ich habe einige Anstöße bekommen, jetzt wird es zu laut, von denen ich vielleicht mitteilen möchte. Das ist einmal, ich habe wohl gelernt, dass das bedingungslose Grundeinkommen ohne die Finanzierung erst einmal zu denken ist. Dann habe ich gelernt, dass das bedingungslose Grundeinkommen einmal ohne die Frage, haben wir noch Arbeit genug, zu denken ist. Warum das eine, die Finanzierung, oder zunächst einmal mit der Arbeit. Wenn ich sehe, was heute von Aserbaidschan in die Türkei gebaut worden ist, eine Erdölleitung, die sehr gefährlich ist für den Umweltschutz. Wenn ich sehe, dass die britische Regierung die Kernenergie nun leichter bauen will mit weniger Regularien, dann weiß ich, es gibt so viel zu tun, vergessen wir das nicht bei der Euphorie des nicht mehr arbeiten müssen, ob es nun die Chinesen für uns tun oder ob es nun auch über die Prosperität unserer Wirtschaft geschieht. Ich denke, einen Punkt habe ich noch gelernt, dafür bin ich sehr dankbar, dass die Finanzierung durch eine Kapitalverkehrssteuer das Sinnvollste ist. Warum? Vielleicht auch deshalb, weil wir da schon Vorläufer haben. Über Geld wurde das alte Rom finanziert, da wurde kaum Steuer oder lange Können Zeit bitte, keine Steuer bezahlt. Ich bin gleich fertig. Nein. Sondern nachzudenken ist darüber, dass man im alten Rom eben auch nur Geld hatte und darüber die Sozialleistungen und die Staatsausgaben finanziert worden sind. Alles klar, bitte. Danke. Ist das schon mal an den Bundestag oder wer da entscheiden muss, herangetragen worden? Wenn ja, mit welchem Ergebnis oder ist es das noch nicht? Ist die Möglichkeit der Petition schon mal in Erwägung gezogen worden oder denken Sie, das ist noch zu früh für solche Maßnahmen? Ja, einfach ganz praktisch, wie kann man das in diesem Staate umsetzen? Bitte. Es gibt ein Netzwerk für Grundeinkommen, bedingungslose Entschuldigung. Ja. Können Sie bitte... Alles klar. Herr Hörmann, Sie wollten kurz was sagen und dann Herr Werner, Sie würden es angesprochen. Naja, aber man sieht daran, wie schwer es ist, sich verständlich zu machen. Also was doch evident ist, dass diese Arbeit dann bezahlt werden würde, schon einmal mit dem Grundeinkommen wenigstens. Und ja, mag es sein, aber es wird doch schon mal bezahlt werden. Auch die Elternarbeit wird doch dann schon mal bezahlt werden. Reicht dieses Mal? Ja, also mir reicht es auch nicht aus, ist richtig. Ne? Deswegen werde ich ja oft mit 1500 Euro zitiert. Also ich meine, Sie können auch 3000 Euro haben. Ne? Aber ist eine Frage, was wir darstellen können. Aber es wird doch dann schon mal bezahlt werden. Entschuldigung, ja, wollen Sie meistens von Frauen wollen Sie dann lieber gar nichts haben? Gut. Können wir bitte, ja. Also wenn ich nochmal einen kleinen Übersetzungsversuch, scheinbar reicht das als Anerkennung irgendwie nicht aus, oder? Ja, ich meine, es ist nie genug, keine Frage, ne? aber es ist doch dann mal wenigstens anerkannt und bezahlt. Entschuldigung, wir haben hier eine Rednerliste. Ja, richtig. Gut, alles klar. Ja. Richtig. Aber es ist doch schon mal eine Veränderung der Situation, wenn jede Mutter ein Grundeinkommen hat. Und wenn sie ein Kind bekommt, kommt ein Grundeinkommen dazu. Und wenn sie alleinerziehend sind, dann haben sie ein Grundeinkommen. Dann müssen sie nicht ihrem Mann nachlaufen. Verstehen Sie? Haben sie ein Grundeinkommen wenigstens doch mal. So eine Verbesserung der Situation. Dass sie nicht davon leben können, ist ein anderes Problem. Aber sie haben doch wenigstens mal was. Im Gegensatz zu heute, wo sie gar nichts haben. Alles klar. Gut. Die muss man doch verstehen können. Nein, Entschuldigung, aber wir müssen, glaube ich, die Rednerliste einnehmen. Vielleicht können wir das später anschließend noch klären. So, als nächster bitte hier. Ach so. Ja, zu der Frage vielleicht ganz schnell. Ja, ja. Es gibt einen Ableger des internationalen Netzwerks, was von Herrn Pareis gegründet worden ist in Deutschland, schon seit längerem ein Netzwerk bedingungsloses Grundeinkommen, Sie jederzeit beitreten können, das im Internet vertreten ist. Das können Sie dort unter BIEN oder Netzwerk Grundeinkommen anklicken und das regelmäßig Veranstaltungen abhält. Das gibt ein Newsletter, Sie können sich informieren und Sie können, es ist ganz klar, dass jede Partei darüber informiert ist. Bei den Abgeordneten das auch bekannt ist. Also es liegt nicht daran, dass Sie das nicht kennen würden. Ja? Wenn ich kurz noch ergänzen darf, es gab hier und da auch mal Kontakte zu Abgeordneten, jetzt von der Initiative Freistaat Vollbeschäftigung, aber es ist natürlich nicht so, dass diese Abgeordneten das direkt in die Parteiarbeit übersetzen können. Also soweit ist aber es leider. Aber jeder von Ihnen kann morgen damit anfangen. Wie hieß das, natürlich. Die Bodykicker? Ja. Also jeder von Ihnen kann so ein Bodykicker sein, ne? Ja, Herr Pareis hat ja einige sozusagen Möglichkeiten aufgezählt, in die Sie sofort hineinschlüpfen können. Ja. Gut, also hier und dann. hier ist ein zum Beispiel. Dankeschön. Herr Werner, ich habe eine Frage zu einem zentralen Punkt Ihres Konzepts, also der Finanzierung durch die Konsumsteuer. Und dann würde man ja von der Konsumsteuer nicht von etwa, wie jetzt geplant, 19% sprechen, sondern vielleicht von 30%, 40% oder 50%. Ist das richtig? Okay, nun haben wir aber jetzt offene Grenzen, also EU und so weiter, Zollunion. Und ich glaube, dass man kleinere Dinge wie Nahrungsmittel weiterhin in Deutschland kaufen würde, aber größere Investitionen, beispielsweise Autos oder, was weiß ich, ein neues Schlafzimmer, wird man wahrscheinlich im Ausland kaufen. Bücher, Medikamente und Klamotten kann man auch im Ausland kaufen. Was kauft man dann noch in Deutschland? Wie viel Geld wird über die Konsumsteuer eingenommen und reicht das dann überhaupt noch für das Grundeinkommen? War das die letzte Frage? Ja. Also, es war die Königsfrage. Das ist genau das, was sich so schwer denken lässt. Schauen Sie mal, ich habe ja nicht gesagt, dass die Konsumsteuer obendrauf kommt, sondern dass die Konsumsteuer ersetzt die einkommensorientierten Steuer. Lohnsteuer, Körperschaftssteuer und. Das ist ein Austausch der Steuer. Da geht Steuer, langsam, da geht Steuer raus, das versuchen Sie mal zu denken, da geht Steuer raus und wird ersetzt durch die Mehrwertsteuer. Sonst passiert der Ceteris Paribus. Aber dass natürlich die Verhältnisse sich ändern, weil jetzt wird da dann in Zukunft nicht mehr die Arbeit besteuert und die Einkommen, sondern jetzt wird da besteuert das ganze Wertschöpfungsergebnis. Das heißt, Produkte mit viel Menschenarbeit, die werden relativ billiger werden und Produkte mit viel Maschinenarbeit, die werden dadurch relativ teurer. Deswegen kann man das nur, verstehen Sie, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens und der Konsumbesteuerung, die können Sie zwar radikal denken, aber die müssen Sie evolutionär umsetzen. Sonst tun Sie alles zerstören. Aber so ist immer im Leben. Ne? Die neuen Sachen müssen radikal gedacht werden, aber dann liebevoll evolutionär umgesetzt werden. Und da muss man sich jetzt auch Zeit nehmen. Gut. Ich finde, das waren keine schlechten Schlussworte, denn wir sind damit am Ende angelangt. Ich weiß, dass noch viele Fragen im Raum stehen. Ich hoffe aber, dass es dann noch weitere Gelegenheit geben wird. Ja, Ihre Frage, darf ich auf den Workshop morgen verweisen? Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend. Ich danke vor allem allen Podiumsdiskussionsteilnehmern sehr herzlich, dass Sie heute hier sein konnten. Und ich danke auch Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind. Vielen Dank. Ja, also meine Wortmeldung. Erstmal Kritik an den Moderator, der also bewusst Leute übersehen hat. Das ist eine Unverschämtheit.